Guten Abend. Pause schnell vergangen, ha? Ja, dürfte ich bitte etwas Licht wieder haben, damit ich die hübschen Leute sehen könnte, denen ich anschaue. So, was machen wir jetzt denn weiter? Ich hatte nicht mal Zeit zum Pinkeln zu gehen. Ich habe zu Debbie gesagt, ich muss schnell pinkeln gehen. Dann sagte sie, dann lauf schon, die warten schon auf dich. Dort warten sie auf mich, Tür warten sie auf mich, dort, jeder wartet auf mich. Ist doch schön, ich fühle mich sehr geehrt von euch. Hört zu. Jetzt werde ich etwas mitteilen, was ich weder vorbereitet habe, noch geplant habe, noch eine Unterlagen dafür habe. Aber wir schauen halt mal, fangen halt mal an und schauen, was da rauskommt. Wenn nichts Gutes rauskommt, dann gehe ich nach Hause ins Bett. Ich habe ja eh noch nichts gegessen heute, dann gehe ich nach Hause und esse und ruhe mich aus. Und wenn was Gutes rauskommt, dann bleiben wir ein bisschen hier. Was sagt ihr dazu? Ja. Könnt ihr leben damit? Okay, alles klar. Ich werde meine Frau schauen, wenn sie müde wird, dann sage ich, es kommt nichts Gutes raus, gehen wir. Und wenn sie frisch ist, sagen wir, es kommt was Gutes raus, bleiben wir hier. Okay, ich möchte ein bisschen über den Teufel heute reden. Ja, wer schreit da so? Hört zu. Es ist so, bevor ich anfange, nur damit ich vergisst, gerade weil ich die Leute vom Büchertisch sehe, wir haben zu den Herzbüchern auch Meditationen vorbereitet. Für die, die die schon erworben haben vorher, wir haben sie völlig neu überarbeitet, neu aufgenommen. Wir haben uns wochenlange harte Arbeit gemacht, denn da waren grammatische Fehler drinnen, die einige von euch, nicht vielleicht von euch, aber einigen Leuten doch nicht so gut gefallen haben. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich mache alles neu. Und da haben wir uns mit einem Team von Leuten daran gesetzt. Ich habe die Meditationen ja frei hinaufgesprochen, so einfach frei von mir. Und ich bin ja 18 Jahre lang nicht mehr, lebe ich nicht mehr im deutschsprachigen Bereich. Also seit 18 Jahren spreche ich ja kein Deutsch mehr. Hier jetzt spreche ich Deutsch, aber normalerweise spreche ich nie mehr Deutsch, außer jetzt beim Mentoring. Und meine Frau und ich zu Hause sprechen wir nur Englisch und da waren halt die grammatischen Fehler drin. Und da gab es so lieben Leute, die haben mir gesagt, das ist doch toll, das bist doch du. Habe ich gesagt, ja, das ist nett, Dankeschön, hat mich sehr ermutigt. Und andere haben gesagt, das ist nicht toll, ich kann mich nicht konzentrieren, weil du machst einen Fehler drinnen. Dann habe ich mir gesagt, okay, dann werde ich halt diesen Leuten helfen, die sich da etwas schwer tun. Und wir haben alles überarbeitet in wochenlanger beinharte Arbeit, ein Studio wieder angemietet und alles neu gemacht. Und die sind jetzt bereits erhältlich, die sind fertig. Also jeder, der die alten Meditationen hat, ihr müsstet ein E-Mail bekommen haben, wenn ihr das nicht bekommen habt. Ja, die Leute nicken. Und jetzt könnt ihr euch die neuen runterhören. Da rede ich langsamer und ruhiger. Und da mache ich keine grammatikalischen Fehler mehr. Damit ihr jetzt ganz schön in die Meditation hineinkommen könnt. Das war ja so schwierig für mich, weil ich habe da sogar Meditationsexperten zu Rate gezogen und die haben mir dann gesagt, und haben gedacht, um Himmels Willen, langsamer, da schlaft man ja ein und meditiert man nicht. Also wenn ihr einschlaft beim Meditieren, dann ist die Schuld nicht meine, sondern der Meditationsexperten, die mir gesagt haben, ich rede zu schnell. Aber auf jeden Fall, wir haben sie neu überarbeitet. Und für die, die gar nicht wissen, wovon ich rede, zum Herzbuch, das Herz verändert sich ja durch die Meditation, indem wir die biblischen Wahrheiten durch Meditieren, biblisches Meditieren, nicht weltliches, fernöstliches Meditieren, auf unser Herz schreiben. Und da haben wir eben im Studio aufgenommen, speziell im Tonstudio Meditationsübungen aufgenommen, weil ich gemerkt habe, die meisten Christen wissen ja gar nicht, was Meditieren ist. Die hören Meditieren und die denken, oh, um Himmels Willen, Meditieren. Aber ich habe in der Bibel das Wort 78 Mal gefunden. Gesundheit! Die steht dir zu! Bitte gerne. Weißt du, in Amerika, da sagt man, auf Englisch sagt man immer, God bless you, wenn jemand niest. Ich weigere mich, das zu sagen. Weil God bless you gehört einem Christen niemals gesagt. Denn er hat uns schon gesegnet mit allen geistlichen Segnungen in der Himmelswelt. Und ich predigte einmal da in Virginia und da war eine alte Dame, die habe ich noch nie gesehen, die hatte kaputte Knie. Und die konnte eigentlich, war mit kaputten Knie und rheumatisch geplagt im Bett gelegen. Und die haben sie dann da, dort halt herausgeholt und die trugen sie in diese Meeting und dann saß sie. Und plötzlich, sie saß ganz neben mir und plötzlich, als ich predigte, da hat sie genießt. Und ich weigere mich zu sagen, God bless you, zu irgendjemand, der Christ ist, der sagt, das gibt keinen Sinn zu mir. Und ich schaue sie an und ich sage, you are blessed, du bist gesegnet. Und was ich nicht wusste, am Ende kam sie zu mir und in dem Augenblick, wo ich sagte, du bist gesegnet, das habe ich auf den Niesen überwindet, wurden beide Knie von ihr geheilt. Völlig geheilt. Das ist genial. Auf jeden Fall, da haben wir eben diese Meditationen und wenn ihr das wünscht, ihr könnt auf eine Webseite gehen, die heißt reinhardhertler.com. So einfach, die braucht sich keiner aufschreiben, die merkt sich jeder. reinhardhertler.com. Und wenn du auf Deutsch klickst, irgendwo da drauf, wurde mir gesagt, ich weiß, ich habe keine Ahnung, was wir alles machen, also ich arbeite nur hart. Ich bezahle die anderen dafür, dass sie die Arbeit machen. Die Leute sagen mir, Reinhard, ich habe dir eine Nachricht auf Instagram geschrieben. Und ich lächle dann, ich weiß nicht mal das Passwort für mein eigenes Instagram. Ich mag die sozialen Medien gar nicht, aber im Jahr 2020 saß ich im Flieger und ich landete in Sao Paulo und der Herr sagte zu mir, verwende die sozialen Medien. Ich habe gesagt, yes, sir. Und habe dann einfach gehorcht. Ich mochte das ja gar nicht. Der beweist das, weder Facebook noch Instagram noch YouTube. Ich mochte das alles absolut nicht. Aber nachdem der Herr gesprochen hat, habe ich gehorcht. Und dann, nachdem ich diesen gehorsamen Schritt getan habe, ist alles völlig explodiert. Wir haben 136.000 Nachfolger auf Instagram von Ländern der Welt und wir haben mal eine Umfrage gemacht. Wir haben mehr als 5% Leute drinnen, die nicht Christen sind. Stell dir das mal vor. 136.000 Leute, mehr als 5%, das sind circa 7.000 Leute, die nicht Christen sind, die hören mir auf Instagram zu. Das ist ja genial. Das ist ja gewaltig, was Gott da alles tut. Und von dem her wir haben ein Team von 15 Leuten circa, die eben diese Sachen alle betreuen, die machen die, die kümmern sich da und Leute sagen, wow, das hast du das toll geschrieben auf Instagram. Und ich sage, ich schreibe gar nichts auf Instagram. Und da war jetzt jemand schockiert, jemand sagt, auf deinem Instagram-Account weißt du gar nicht, was da gepostet wird. Ich sage, nein, aber das schreibst du doch so wunderschön, dafür bezahle ich eben Leute. Und wir haben eine Angestellte, die ist die Karen, die ist auch Schülerin bei unserer Schule und die arbeitet 40 Stunden, eigentlich sollte sie nur 40 arbeiten, die arbeitet sicher 60 Stunden in der Woche und macht nichts, außer betreut meinen Instagram-Account. Die nimmt alles, was ich sage, was ich predige, was ich höre und baut da perfekte Sachen zusammen. Also wenn da etwas gepostet ist und ich sage, ich habe es nicht geschrieben, das heißt das nur, dass ich es nicht geschrieben habe, aber gesagt habe ich schon. Denn die kann ja nur Sachen posten, die wirklich von mir kommen. Also es kommt alles von mir, was dort ist. Nur ich weiß halt nicht, was da kommt, weil sie machen das. Aber der Herr hat uns wirklich die Besten gegeben. Ich muss euch sagen, wenn ihr das lernen könnt, wenn der Herr redet, gehorch. Der Rest kommt von selbst. Der Herr sagt was und dann sagen wir, Herr, gib mir noch 3 Zeichen, wie bei Gideon. Der hat ja nur 2 bekommen. Gib mir Zeichen. Und dann sagen wir, Herr, gib mir noch Bestätigung. Und dann sagen wir, Herr, bereite die Wege vor, Himmels Willen. Wisst ihr, wenn der Herr redet, handel. Ich habe eine Sache gelernt, sobald der Herr etwas sagt, denke ich nicht mehr drüber nach, ich tue es. Darum mache ich ja so viele verrückte Sachen. Und was ist das Problem? Der Herr redet und dann beginnen wir an, drüber nachzudenken. Und dann schaltet ja unser rationales Denken ein. Und dann merken wir, das ist ja riskant. Meine lieben Freunde, wisst ihr, wie ich glaube, buchstabiere? R-I-S-I-K-O. So buchstabiere ich Glauben. Das Glaubensleben ist ein riskantes Leben. Ständig riskieren wir Dinge für unseren Gott, der größer ist als die normalen Dinge um uns herum. Und wenn wir lernen, einfach im Gehorsam loszugehen, geh einfach los, mach den ersten Schritt, auch wenn du nicht weiter siehst als den ersten Schritt. Beginn einfach im Glauben zu gehen, wenn er spricht, gehorche. Also das habe ich mir angewöhnt. Sobald er was sagt, tue ich es. Und hinten nach schaue ich zurück und sage, hui, zum Glück habe ich nicht darüber nachgedacht, was ich da getan habe. Dann hätte ich es nie getan. Und so leben Debbie und ich unser Leben. Aber wenn ihr auf reinhardhirtler.com hineingeht, irgendwann da gibt es die Herzmeditationen, glaube ich. Ich weiß das gar nicht, aber ich glaube es, so wurde es mir gesagt. Reden wir ein bisschen über den Teufel jetzt. 8 Uhr. Wow, 8 Uhr, schon. Wie ist der Tag so schnell vergangen? Was alles Theologien herumgeistern in der christlichen Welt betreffend dem Teufel, das kann einem ja fast die Haare auf dem Nacken hochstellen. Und wenn ich denke, was ist, wie da alles umeinander herum gepredigt wurde über geistlichen Kampf und was weiß ich was alles und Generationsflüche und was war alles da noch geschieht in unserem Leben, weil der Teufel, weil der Teufel, weil der Teufel, weil der Teufel. Und ich verstehe das sehr gut, denn ich glaubte das ja auch vor vielen, vielen Jahren. Und ich erzähle euch jetzt eine Geschichte, ich glaube, die habe ich noch nie erzählt hier, aber ich erzähle sie jetzt mal trotzdem. Ich hatte ja, hör zu, schnapp mal diese Aussage. Du wirst immer das erleben, was dein Herz glaubt. Wenn dein Herz glaubt, dass es noch Generationsflüche gibt in deinem Leben, wirst du sie erleben. Nicht, weil es sie wirklich gibt, sondern weil der Glaube deines Herzens sie dich erleben lassen wird. Die Bibel spricht vom Gesetz des Glaubens. Glaube funktioniert wie das Gesetz der Anziehungskraft, der Erdanziehungskraft. Wenn du runterspringst, da fliegst du runter, ob du glaubst dran oder nicht. Und das Gesetz funktioniert, wenn dein Herz Dinge glaubt, wirst du diese Dinge erleben. Jesus sagte, nichts ist unmöglich dem, der da glaubt. Das heißt, wenn wir zu wahren Herzensglauben kommen, dann gibt es Unmöglichkeiten in unserem Leben nicht mehr. Das hat Jesus klipp und klar gesagt in Markus Kapitel 9, Vers 23. Als der Mann zu ihm kam und sagte, hey, kannst du, wenn du kannst, heile meinen Sohn, hab Erbarmen. Und Jesus sagt, wenn ich kann? Alles ist möglich, dem, der da glaubt. Mit anderen Worten, Jesus hat den Ball zurückgeschoben zu dem Mann und hat gesagt, Moment einmal, die Frage ist nicht, was ich kann, die Frage ist, was du glauben kannst. Schau mal an. Jesus aber sprach zu ihm, wenn du glauben kannst, alles ist möglich dem, der da glaubst. Aber vorher hat dieser Mann zu Jesus gesagt, schau mal den 22. Vers. Da sagte dieser Mann zu Jesus Folgendes. Vers 22 bitte. Und er hat ihn oft ins Feuer und ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Doch wenn du etwas kannst, so erbarme dich über uns und hilf uns. Jesus hat nicht gefragt, natürlich kann ich. Jesus hat in anderen Worten gesagt, du stellst die falsche Frage, du fragst mich, was ich kann, ich frage aber dich, was du kannst. Alles ist möglich, dem der glaubt, wenn du kannst. Und darum ist so wichtig, dass wir mal lernen, die Dinge, die wir glauben, die haben unwahrscheinliche Macht in unserem Leben. Wir schaffen durch unseren eigenen richtigen oder falschen Glauben unsere Umstände, unsere Zukunft. Und das ist ja das Tragische am Herzen. Jetzt haben wir klare Herzensglaubensmuster. Wir glauben, dass es immer so sein wird. Und dann wird es auch so sein, dann sagen wir, habe ich gewusst. Siehst, haben wir gewusst. Und dann bestätigen wir unseren falschen Glauben in unserem Herzen und glauben, dass wir schon so prophetisch waren, dass wir vorgeahnt haben, was geschehen wird, erkennen aber gar nicht, dass in Wirklichkeit unser falscher Glaube diese Umstände für uns geschafft hat. Wenn alles möglich ist, dem, der da glaubt, was ist denn, wenn du das Negative glaubst? Wird es auch möglich werden? Und ich war ja früher so, meine Güte, was war ich, wie war ich stolz drauf auf meine Erfahrungen mit dem Teufel? Ich war so stolz drauf. Die Debbie kann euch da Geschichten erzählen. Ich hatte unwahrscheinliche geistliche Kämpfe ausgeführt mit großartigen dämonischen Mächten dieser Himmelswelt. Und es kostete mir beinahe mein Leben. Tatsächlich. Ich hatte mehrmals in meinem Leben, wo Dämonen physische Form angenommen haben. Einmal in Form von eines fast 2 Meter großen Monsters, das versuchte mich zu töten. Und es war eine nicht ungewöhnliche Sache, dass ich in der Nacht dämonische Manifestationen hatte. Die haben sich manifestiert in meinem Zimmer. Und Debbie hat dann, wenn sie mich in der Früh sah, wieder eine Bisswunde oder eine Kratzwunde. Ah, hast du wieder mit dem Teufel einen Kampf gehabt? Und ich habe gesagt, ja, wieder. Die schmissen mich aus dem Bett, die kratzten, die bissen mich. Tatsächlich, ja, ja, ja. Und wisst ihr, ich war so stolz drauf. Ich war so stolz. Wow, ich bin so ein gewaltiger, gesalbter Mann Gottes, dass der Teufel so mich angreift. Wir formen uns schon absurde Theologien zusammen, ha? Die eigentlich nichts zu tun hat mit dem, was Jesus am Kreuz getan hat. Und ich habe tatsächlich geglaubt, wow, ich bin so großartig, dass ich für den Teufel so eine Gefahr bin, dass er mich ständig so angreift. Den Preis müssen wir bezahlen. Mein lieber Freund, Jesus paid it all. Der Preis wurde von Jesus bezahlt. Seitdem ich das verstanden habe, konnte ich in die Ruhe eingehen. Und der Einzige, der jetzt noch zu bezahlen hat, ist der Teufel, wenn er in meine Nähe kommt. Und wisst ihr, und diese ganzen Ängste, dass was alles sein kann und was er alles tun kann und was er alles noch für Macht hat über unser Leben und die geistlichen Kampftheologien, die wir uns zusammengebaut haben, die haben das, was Christus getan hat, ignoriert. Und als ich das erkannt habe, eines Tages hat der Herr zu mir gesagt, Reinhard, warum erlaubst du einen besiegten Feind, dir das alles anzutun? Und ich habe gesagt, Moment mal. Ich kenne die Stimme Gottes. Ich weiß, wie Gott sich anhört, wenn er redet. Ich weiß, das ist er. Wie erlaube ich einem besiegten Feind das anzutun? Aber für mich war das ja, was ich erlebt habe, gut und richtig. Der große Mann Gottes ist im Kampf mit dem Teufel. Und dann habe ich angefangen, ihm mir bitten, auch die Augen zu öffnen und Bibelstellen zu zeigen. Und dann habe ich Dinge in der Bibel gesehen, er ist tatsächlich besiegt. Er ist tatsächlich besiegt. Und dann habe ich das im Herz ergriffen und ich kann mich erinnern, eines Nachts war diese dunkle Gegenwart wieder in meinem Schlafzimmer und ich spürte da diese Macht und ich saß mich im Bett auf und ich sagte, ich werde es nie vergessen, ich saß mich im Bett auf und ich sagte, Game over, Devil. Game over. Das Spiel ist vorbei. Und ich sagte, wenn du einmal noch es wagst, in meine Nähe zu kommen, dann wirst du es bis alle Ewigkeit bereuen. Raus. Nie mehr wieder hatte ich ein ähnliches Problem. Und wir sprechen von langer, langer, langer Zeit. Schau mal, was Offenbarung Kapitel 1, Vers 18 sagt. Offenbarung Kapitel 1, Vers 18. Und wisst ihr, wenn ich denke, wie viel wir dem Teufel zuschreiben und wie wenig wir Jesus zuschreiben. Plötzlich hat der Teufel viel mehr Macht als das, was Jesus bereits am Kreuz getan hat. Schau mal. Und ich bin der Lebende und ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und ich habe die Schlüssel des Totenreiches, oder eine andere Übersetzung sagt Hölle, das griechische Wort Hades. Ich habe die Schlüssel des Totenreiches und des Todes. Die Schlüssel der Hölle, die Schlüssel des Totenreiches und des Todes sind in der Hand von wem? Von Jesus Christus. Wenn er die Schlüssel hat, hat der Teufel keine Schlüssel mehr, denn er hat sie ihm weggenommen. Schau mal, was die Bibel sagt im Kolosser im zweiten Kapitel. Hier zeigt uns die Bibel klipp und klar, was am Kreuz tatsächlich geschehen ist und was der Herr Jesus wirklich am Kreuz getan hat. Und zwar, wir schauen uns mal von Vers 14. Vers an. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand, und er hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Also hier lesen wir vom Kreuz. Die Schuld gegen dich ist am Kreuz. Lass sie doch da. Wie viele Christen leben mit Schuldgefühlen von der Vergangenheit, das, jenes. Hör zu, wenn die Schuld am Kreuz ist, warum nimmst du sie wieder runter vom Kreuz? Lass sie am Kreuz. Dort wurde sie geheftet. Wenn Jesus dich anschaut und Gott, der Vater, dich anschaut, dann sagt er, unschuldig. Nicht unschuldig, weil du so gut warst, so brav warst, sondern weil Jesus Christus die Schuld, die gegen dich stand, an das Kreuz genagelt hat. Dort wurde das ein für alle Mal gelöst. Und schau, was er im nächsten Vers sagt. Als er so die Herrschaften und die Gewalten entwaffnet hatte. Der Teufel. Eigentlich, wenn du wirklich denkst, ist es eine sehr unfaire Sache. Unfair dem Teufel gegenüber, wenn man ihm unfair gegenüber sein kann. Er ist entwaffnet und wir sind voll bewaffnet. Stell dir mal vor, wir voll bewaffnet, er entwaffnet. Aber so viele von uns leben, als ob er voll bewaffnet wäre und wir nicht bewaffnet wären. Und wir ständig in dieser Angst leben. um Leben, wenn ich nicht jeden Tag mich voll mit der Waffenrüstung kleide, den ganzen Tag von früh bis Nacht, dann kann er mich irgendwo erwischen. Der Teufel hatte nie Autorität über irgendeinen Menschen auf dieser Welt. Hast du das gewusst? Der Teufel hat null Autorität über dein Leben. Er sucht sich Gelegenheiten. Und es ist ein großer Unterschied, ob wir ihm Gelegenheiten geben oder ob er Autorität hat. Jesus Christus hat ganz klipp und klar gesagt, alle Gewalt, das griechische Wort Exousia, Autorität, alle Autorität wurde mir gegeben im Himmel und auf Erden. Wenn Jesus Christus alle Autorität hat, wie viel Autorität bleibt für den Teufel über? Alle bedeutet alle. Das heißt, für den Teufel bleibt keine Autorität mehr über. Schau her, Jesus hat den Teufel, die Herrschaften und die Gewalten entwaffnet und er stellte sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an denselben. Als Jesus am Kreuz für mich starb und als Jesus diese herrlichen Worte ausrief von Johannes 19, Vers 30, es ist vollbracht, da zitterte der Teufel, weil er wusste, jetzt ist es vorbei. Und wisst ihr, und Jesus hat öffentlich am Kreuz, hat er den Teufel, die Gewalten, die Herrschaften, er hat über sie triumphiert und sie an den Pranger gestellt. Und schau mal den nächsten Vers bitte an, Vers 16. So lasst euch nun niemand richten wegen Speise oder Trank oder wegen bestimmter Feiertage oder Neumonde oder Sabbat. Und wenn ihr weiterlest, dann ist es klipp und klar. Das Problem der Kolosser war, da waren die Religiosität war da, das jenes nicht. Und Paulus kommt im Kolosserbrief wie in keinem anderen Brief von meinem Verständnis immer wieder zurück zu eines, Jesus. Jesus, Jesus. Er hat's gemacht, er hat's getan. Kolosser 3, da ihr aber nun auferweckt seid mit ihm, richtet eure Gedanken auf oben. Richtet euer Herz hin, denn wir sind verborgen mit Christus in Gott. Der ganze Kolosserbrief, der kommt immer weg vom Religiösen hin zu Jesus. Weg von Religiösen hin zu Jesus. Studiert euch den mal langsam und gut durch den Kolosserbrief. Und ihr werdet sehen, dass das Werk Jesus Christus als so großartig dargestellt wird im Kolosserbrief. Wenn Jesus Christus also am Kreuz den Teufel und seine Herrscharen entwaffnet hat und ihn öffentlich an den Pranger gestellt hat, öffentlich über ihn triumphiert hat, das bedeutet, dass er waffenlos ist. Ich habe mich viel beschäftigt mit dieser Aussage. Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und suche, wen er verschlingt. Und wisst ihr, was interessant ist? Die Christen, die dann diese falsche Teufelstheologie haben, so er kann alles, er hat alle Macht, er ist so stark, immer aufpassen, immer Angst haben, immer vorsichtig sein. Weißt du, und die Bibel sagt etwas sehr Interessantes. Hier ist das Wort Gottes sagt im ersten Petrusbrief. Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und suche, wen er verschlinge. Wie geht es dann aber weiter? Dem widersteht wie? Das heißt, mein Glaube ist das Ende für den Teufel. Die Frage ist nicht nur, ob wir Glauben haben. Die Frage ist, wie wir glauben. Denn wir stehen fest im Glauben. Hör zu. Ich war mit Debbie in Afrika und unseren zwei Söhnen. Damals hatten wir den dritten Sohn noch nicht. Wir hatten so das Vorrecht, eine Person aus Deutschland, die hat Gott einfach aufs Herz gelegt, dass sie uns und unsere Familie auf Urlaub schicken sollen. Dieser Mann, der kam uns in Brasilien besuchen und er sagte, wann war dir das letzte Mal auf Urlaub als Familie, also mit unseren Jungs? Und die Debbie rechnet danach, ich glaube, es waren 10 Jahre. Und der Mann sagte, um Himmels Willen, das geht doch nicht. Und ich habe gesagt, wir sind glücklich, es geht uns gut. Und er sagte, ich gebe euch Geld, ihr müsst auf Urlaub fliegen, aber ihr müsst dieses Geld verwenden, um Urlaub zu machen, sonst will ich es zurückhaben. Mit euren beiden Söhnen, die leben in Amerika. Und dann flogen wir nach Südafrika. Herrlich, herrlich, herrlich. Und wir machten eine Safari. Und wisst ihr, auf dieser Safari sahen wir auch Wildtiere in der Wildnis, auch den Löwen. Wenn ihr ein bisschen Dokumentation studiert und anschaut, dann werdet ihr sehen, dass der Löwe, du kennst dich in Afrika viel besser aus als ich, nehme ich mal an, dass der Löwe beim Jagen nicht brüllt, sondern Warum? Der Löwe brüllt niemals beim Jagen, weil wenn der Löwe brüllt, dann verscheucht er ja das Getier. Aber die Bibel sagt, der Löwe geht her wie ein brüllender Löwe. Weißt du, wann der Löwe brüllt? Wenn er dich einschüchtern will. Wenn er dich erwischen will, dann schleicht er sich ganz vorsichtig an. Und warum sagt die Bibel, dass er umhergeht wie ein brüllender Löwe? Weil er will uns ständig einschüchtern, er will uns ständig weismachen, er hat noch Autorität, er hat noch Kraft, er hat noch was zu sagen, er hat noch etwas über uns. Und ständig kommen dann Theologien heraus, die aus dem alten Bund, aus dem Zusammenhang gerissen worden, in die dritte und vierte Generation und was weiß ich und was weiß ich und was weiß ich. Generationen zurück gab es nichts als Scheidung im Leben meiner Frau. Nicht im Leben meiner Frau, sondern der Familie. Scheidung, Scheiden, Scheidung, Scheidung, Scheidung. Zurück, ich weiß nicht wie weit. Nachdem wir geheiratet haben, habe ich gesagt, das ist vorbei. Denn mit Christus ist das erledigt. Christus hat uns befreit vom Fluch des Gesetzes. Christus wurde zum Fluch für uns und hat uns befreit vom Fluch des Gesetzes. Wir müssen aufhören, das Werk des Kreuzes so zu verleugnen und einfach so auf die Seite zu schieben. Wenn Christus für mich zum Fluch wurde, heißt das, es gibt keinen Fluch in meinem Leben. Punkt, Ende, aus, Schlussstrich. Er wurde zum Fluch für mich, damit der Segen Abrahams auf uns komme. Und wir müssen aufhören zu glauben, dass es da noch Flüche geben kann. Hör zu, jedes Mal, wenn Leute zu mir gebracht wurden, die diese furchtbare Theologie glauben, das sind Leute, die sind gebunden, die sind nie frei. Und dann kommen sie mit dem Befreiungsdienst und je mehr Dämonen sie ausgetrieben haben, desto mehr gibt es wieder neue. Zeig mir eine einzige Person, bring mir eine Person her. Ich habe die bis heute noch nicht gefunden und ich diene Jesus 41 Jahre lang. Ich habe noch nie eine Person gefunden, die zu Befreiungsdiensten gegangen ist und frei zurückgekommen ist. Die sind frei für die ersten 2, 3 Tage und dann sind die nächsten Dämonen, die sich irgendwo wieder eingetreten haben. Warum? Wenn ich ergriffen habe, dass meine Freiheit in Jesus Christus ist, in der Person Jesus Christus, dass ich in Christus frei bin, dann gibt es nichts mehr, was irgendein Teufel dieser Welt mir tun könnte. Und das andere Problem ist, es ist ja viel leichter, dem Teufel die Schuld zu geben für dein Verhalten, als sich selbst die Verantwortung zu übernehmen. Ja, weißt du, ich habe einen Lügengeist. Ja, weißt du, ich habe eben einen unreinen Geist. Plötzlich bin ich nicht mehr verantwortlich für meine Süchte und für meine Verhalten. Plötzlich bin nicht ich mehr verantwortlich für die Dinge, die ich falsch tue. Plötzlich gilt die Bibelverse, gelten nicht mehr, legt ab den alten Menschen, zieht an den neuen Menschen, weil jetzt ist ja der Geist schuld. Und wenn ich dann nicht den richtigen Befreier finde, dann muss ich im Leben mit diesem Geist. Und eines Tages kann Jesus nicht zu mir sagen, Reinhard, warum hast du das so getan? Weil dann werde ich zu ihm sagen, es war der Geist. Meine lieben Freunde, lest die Bibel erstens mit den Brillen des vollbrachten Werkes des Kreuzes, des neuen Bundes und zweitens, denkt nur ein bisschen logisch. Ganz simpel, ganz einfach. Wenn wir einfacher denken können, dann würden wir einen großen Teil dieser verkorksten Theologien ja gar nicht aufnehmen in unser Herzen. Wie kann Jesus mich verantwortlich halten für meine Fehlverhalten, wenn der Teufel daran schuld ist? Habt ihr nie darüber nachgedacht? Ich bin verantwortlich für jede Sünde, die ich begehe. Ich bin verantwortlich für jedes Verhalten, das falsch ist. Da ist kein Teufel, kann mich zwingen, etwas zu tun, das ich nicht tun will. Aber natürlich ist es ja viel. Die freut sich, diese Dame hier. Das freut mich, dass sie sich so freut. Es freut mich, dass du dich so freust. Ja, es steht von Anfang bis Ende. Überall steht es drinnen. Die kennt die Bibel gut. Aber denk mal daran, wenn das Werk des Kreuzes Jesus Christus und der neue Bund nicht stärker ist als mein altes selbstsüchtiges Wesen, wofür ist Christus denn gestorben? Nur damit er mich in den Himmel kriegt? Ist das der einzige Grund, warum er gestorben ist? Der neue Bund ist doch so viel großartiger. Er hat den Teufel entwaffnet. Es gibt keine einzige Waffe, die der Teufel je gegen dich verwenden könnte, die dir etwas antun kann. Aber Reinhard, die Bibel schreibt doch vom geistlichen Kampf. Okay, schauen wir uns mal den geistlichen Kampf an. Epheser Kapitel 6, Vers 10. Epheser Kapitel 6, Vers 10, bitte. Der Abschnitt vom geistlichen Kampf, der fängt ja schon einmal mit ihm an, nicht mit dir. Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in wem? In dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Hör zu, wenn du deinen geistlichen Kampf mal so anfangen würdest, seine Kraft, seine Stärke, der Herr, dann ist das Problem schon mal gelöst. Aber wie fangen wir das Problem so an? Der starke Teufel und der schwache Christ. Er hat mich im schwachen Moment erwischt. Vor vielen, vielen Jahren kam ein Mann in unser Gemeindebüro in der Steiermark, wo wir Gemeinde gründeten. Und es klopfte an der Tür. Und da kam ein Bruder von unserer Gemeinde hinein, depressivst aussehend. So richtig deprimierend. Und er sagte, guten Morgen, Rainer. Und ich sagte, hallo, was ist los mit dir? Er hat gesagt, hast du Zeit? Ich brauche dringend Gebet. Ich habe gesagt, setz dich hier hin. Der saß sich nieder. Und er sagte, Reinhard, ich schaff's nicht mehr, mein Leben ist so furchtbar. Ich pack's nicht mehr. Und ich sagte, was ist das Problem? Und er sagte, jeden Tag in der Früh, wenn ich aufwache, bevor ich noch aus dem Bett steigen kann, da greift der Teufel mich schon an. Bevor ich meine Waffenrüstung noch anlegen kann, da greift der Feind mich an. Jeden Tag, ich schaff's nicht mehr. Und ich habe mir kurz gedacht, wie antworte ich dem? Und dann glaube ich, hat der Heilige Geist mich inspiriert, wenn nicht was von mir, aber auf jeden Fall hat gewirkt. Und ich habe zu ihm gesagt, ja weißt du, ich kenne das auch, was geschieht ganz am Anfang, wenn man aufsteht. Sage ich, sobald ich aufwache, das Erste, was ich höre, ist, wie der Feind sofort läuft und sagt, um Himmels Willen, erst wach, raus hier, raus hier, raus hier. Raus ist, sonst geht es uns schlecht. Er ist wach, nichts wie weg. Und der Mann schaute mich an und er sagte, was meinst du? Und ich sagte, hör zu, wenn ich versetzt bin in himmlische Welten mit Jesus Christus und wenn alles unter die Füße gegeben wurde und er das Haupt ist und wir der Leib auch die Füße sind, wo ist der Teufel dann? Also wenn du mit dem Teufel reden sollst, dann sollst du niemals mit ihm ebenartig reden. Das sollst du hier nicht. Stell dir vor, wir haben so diese Idee, der Teufel und Gott, das sind die zwei Gegenspieler. Aber Gott ist Gott und der Teufel ist ein geschaffenes Wesen. Der Teufel ist nicht der Gegenteil von Gott. Nein, nein, nein. Gott hat kein Gegenteil. Er ist der einzig, alleinige Gott, der Herrscher der Himmel und der Erde. Wenn du mit dem Teufel reden möchtest, müsstest du so mit ihm reden. Was hast du gesagt? Was sagst du? Was möchtest du? Und wenn wir mal verstehen, dass der Teufel unter unseren Füßen ist und wir mit dem Teufel ganz anders reden können, ganz anders umgehen, weil er unter uns ist und weil nicht er auf unserer selben Ebene ist, dann wird sich das schon ganz anders legen. Aber schau mal, es fängt ja alles an mit dem Herrn und seiner Kraft und seiner Stärke. Es fängt ja nicht an mit unserer Kraft und unserer Stärke. Und darum fühlen sich so viele Menschen auch dem Teufel unterlegen, weil die glauben, er ist stark und sie sind schwach. Aber der ganze Kontext des geistlichen Kampfes beginnt mit dem Herrn und seiner Stärke. Und schau mal den 11. Vers an. Zieht an die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr standhalten könntet gegenüber was? Gegenüber was? Steht irgendwo hier, dass du standhalten können musst gegen den Teufel oder gegen seine listigen Kunstgriffe? Wogegen sollst du standhalten? Gegen ihn oder gegen seine listigen Kunstgriffe? Gegen seine listigen Kunstgriffe. Und das ist das, was so viele Menschen übersehen haben. Das heißt hier im Original Griechischen, bedeutet es so viel, wie dass er dich herauslockt und in eine Falle lockt. Das bedeutet das. Das heißt, der Teufel hat keine Autorität über dich, er hat keine Macht über dich, er hat keine Kraft über dich, er kann dir gar nichts tun, egal was du falsch gemacht hast, weil du bist ja nicht siegreich über ihn, weil du alles richtig machst, sondern weil du in Christus bist. Das musst du dir mal im Herzen wahrnehmen. Du bist in Christus. Und da du in Christus bist, hast du auch die Kraft des Herrn. Nicht, weil du in dir bist. Und da kannst du heute alles vermasselt haben, was du nur vermasseln kannst. Du bist in Christus. Und da du in Christus bist, kommt die Autorität von ihm und nicht von dir. Die Kraft von ihm und nicht von dir. Die Stärke von ihm und nicht von dir. Und was will er ständig tun? Er will dich ständig zu dem Punkt bringen, dass er dich mit seinen listigen Kunstgriffen dahin bringen kann, dass du glaubst, dass er über dich noch etwas hat. 2. Korinther 11, Vers 3 ist einer meiner Lieblingsverse geworden über die letzten 4-5 Jahre. 2. Korinther 11, Vers 3. Diesen Vers habe ich so zu lieben begonnen. Ich fürchte aber, es könnte womöglich, so wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List. Haben wir nicht gerade von der List des Teufels gelesen? Listigen Kunstgriffe? Der Teufel mit der List? Siehst du, die Bibel spricht nicht von seiner Kraft, von seiner Macht, von seiner Autorität, von seiner List. Ich fürchte aber, dass die Schlange, wie sie Eva verführte mit ihrer List, auch eure Gesinnung verdorben und abgewandt werden von wo? Von der Einfalt gegenüber wem? Es ist so simpel und so einfältig und so einfach. Christus ist genug. Und Paulus hatte Angst, dass der Teufel in seiner List die Menschen wegbringt von der Einfaltheit. Christus hat's getan, Christus hat's geschafft, Christus hat gesiegt, Christus ist alles, Christus und mehr brauchen wir nicht. Und darum hat Paulus ja auch zu den Korinthern gesagt, als ich gekommen bin zu euch, da wusste ich nichts außer Christus und den Gekreuzigten. Das Kreuz hat dem Teufel die Macht genommen, das Kreuz hat über den Teufel besiegt und Paulus hat erkannt, dass er nichts anderes wissen will als Christus und das Kreuz, denn darin bestand der völlige Sieg über den Teufel. Und hier fürchtet der Paulus jetzt, dass die Gemeinde in Korinth wegkommen kann von der Einfalt, von der Einfachheit, von dem Fokussiertsein. Das ist einer der griechischen Ausdrücke. Von der Single-Mindedness, sagt man in Englisch. Von diesem Fokussiertsein auf was? Auf Christus. Und wie viele Christen geben ihren Fokus auf den Teufel, auf seine Macht, auf seine Kraft, auf seine Lügen. Und dann plötzlich erleben sie so viel Chaos in ihrem Leben und sie sagen, wieder der Teufel und der geistliche Kampf und der geistliche Kampf und der geistliche Kampf. Aber in Wirklichkeit sind es listige Kunstgriffe, sind es Lügengebäuden, sind es einfach dieselbe, immer wieder dasselbe Trick. Weg von Christus, hinschauen auf dich und auf ihn. Und wir müssen aufhören, ihm Dinge zuzuschreiben, die ihm nicht zuzuschreiben sind. Er hat keine Autorität und keine Kraft über dein Leben. Ihm wurden die Schlüssel entnommen, ihm wurde die Macht entnommen, er wurde entwaffnet und er wurde sogar öffentlich am Kreuz zur Schau gestellt. Und Christus hat triumphiert über ihn. Und diesen Triumph, den müssen wir verbreiten. Es steht jetzt an uns, dass wir der ganzen Welt sagen, Christus hat gesiegt. Christus hat gesiegt. Christus hat gesiegt. Aber mit unseren verkorksten Theologien sagen wir der ganze Welt, Christus ist gestorben, um mir die Sünden zu vergeben. Gesiegt hat er nicht, weil siegen tut dreimal am Tag noch der Teufel gegen mich. Wir müssen aufhören, ihm Macht zu geben, die er nicht hat. Wir müssen aufhören, ihm Dinge zuzuschreiben, die er gar nicht machen kann. Aber die Bibel sagt doch, der Teufel ist der Gott dieser Welt. Und da haben wir so viele einzelne Bibelstellen rausgenommen aus dem Zusammenhang, ohne sie im Kontext zu lassen und zu verstehen, was sie bedeutet. Epheser Kapitel 2, Vers 1, da wir tot waren und Sünden und Übertretungen. Und dann beschreibt es klipp und klar, wie der Teufel irgendetwas tun kann auf dieser Welt. Da wir wandelten gemäß den Herrschaften und Gewaltigen und Fürstentümern. Und dann sagt er wie? Indem wir taten die Gedanken des Fleisches und der Sinne. Das heißt, in dem Augenblick, wo ich seine Gedanken annehme, wo ich auf seine Gedanken angehe, in dem Augenblick, wo ich seine Lügen für mich annehme und handle danach, was er will, dass ich handle, das ist die einzige Art und Weise, wie ich Autorität über mein Leben haben kann. Wenn der Teufel mich anlügt und sagt, Reinhard, mach das, tu das, tu jenes und ich tue es, dann kann er Autorität über diese Welt ausüben durch Menschen, denen die Autorität über diese Welt gegeben wurde. Aber wenn wir Menschen lernen, so zu leben, wie Christus es für uns geplant hat und gewünscht hat, dann gibt es nichts mehr, was er uns tun könnte. Stell dir vor, der Teufel hätte wirklich diese Macht, diese Autorität, die die meisten oder viele Christen ihm zuzuschreiben. Längst wären wir schon alle weggerottet. Stell dir vor, er könnte einfach machen, wie er wollte. Ich kann mich erinnern, vor vielen Jahren, da gründeten wir unsere erste Gemeinde in der Steiermark in Leoben. Und dann kam so auf dem Hauptplatz, es war eine kleine Stadt mit 32.000 Einwohnern, und auf dem Hauptplatz war so ein Wochenendfest, und da bauten sie so einen hohen, hohen Kran auf zum Bungee-Jumpen. Wir waren gerade ganz neu in der Stadt, haben sich einige Leute bekehrt, ein paar Dutzend Leute, und ich dachte mir, ich nutze jetzt diesen Kran aus, um Jesus der ganzen Stadt zu zeigen. Und dann Debbie malte mir ein großes T-Shirt, da stand riesen... Eine andere Dame, die Doris, hat mir gemalt, genau. Riesengroßes T-Shirt, da stand Jesus drauf. Und Debbie sagte zu mir, bitte geh nicht Bungee-Jumpen, bitte, bitte, bitte. Das war auch ein Bungee-Jumpen, weißt du, so ohne Sicherheitsnetz, wo man nur um die Füße bindet, nicht so das ganze Brustgeschirr hat. Und sagt, bitte geh nicht, bitte, bitte, bitte. Und ich sagte, Liebling, warum nicht? Sie sagte, der Teufel hasst dich ja ohnehin so. Er hasst dich ja ohnehin so. Da wird er dich vielleicht dann durch das Bungee-Jumpen umbringen können. Aber wir haben diese Dinge geglaubt. Wir haben tatsächlich geglaubt, dass er so stark ist und so mächtig ist und so kräftig ist und so viel Autorität über unser Leben hat, dass wir ständig seinen Lügen und Kunstgriffen uns unterworfen haben, und dadurch, dass wir uns seinen Lügen unterworfen haben, erlebten wir ständig das, was unser Herz glaubte. Aber stell dir vor, wenn jeder Christ dieser Welt plötzlich sagt, Moment einmal, er ist entwaffnet, ich bin voll bewaffnet, ist die Sache eigentlich erledigt. Schau mal an, wenn du dir die Waffenrüstung des Glaubens anschaust. Gehen wir zurück zu Epheser Kapitel 6, Vers 12. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Klipp und klar. Das heißt, einen Kampf gibt es schon. Natürlich gibt es diesen Kampf. Die Frage ist nur, wie sieht dieser Kampf aus? Das ist die große Frage. Und schau mal, wie dieser Kampf aussieht. Erstens, der Kampf beginnt damit, dass wir die Kraft Jesus Christus haben. Seid stark in dem Herrn, in der Macht seiner Stärke. Dann geht der Kampf weiter, dass er entwaffnet ist und dass er nur Kunstgriffe und Lügen hat. Also bis hier ist der Kampf mal eigentlich sehr, sehr ganz klar. Er lügt, er hat Tricks, ich bin stark in der Kraft des Herrn und ich habe jetzt noch eine Waffenrüstung gegen jemanden, der besiegt ist. Und wie schaut dann dieser Kampf aus? Nächsten Vers bitte, Vers 13. Schau mal, lassen wir kurz diesen Vers. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. Hier ist nicht einmal ein Anschein darin, dass du diesen Kampf verlieren könntest. Da ist nicht einmal eine Aussage darin, dass du vielleicht eine Runde verlieren könntest. Schau mal, wie dieser Kampf schaut. Damit wir widerstehen und wenn wir alles wohl ausgerichtet haben, uns behaupten können. Das heißt, der Sieg, der wird schon niedergeschrieben, bevor der Kampf überhaupt begonnen hat. Diese Kämpfe liebe ich. Drum sagt der Apostel Paulus, ja, er spricht ja vom guten Kampf des Glaubens. Die meisten Christen, die ich kenne, die kämpfen nicht den guten Kampf des Glaubens. Die kämpfen den stressigen Kampf des Glaubens. Man muss bestehen, man muss kämpfen, man muss glauben, man muss bestehen. Das Christenleben ist zu so einem Stress, aber ein guter Kampf ist ein Kampf, den du weißt, dass du ihn gewinnst. Wenn du dir nicht sicher bist, ob du den Kampf gewinnen wirst oder nicht, ist der Kampf nicht mehr gut. Ist der Kampf ziemlich adrenalinstressig. Aber Paulus sagt von Anfang an hier, wir werden am bösen Tag bestehen mit der Waffenrüstung Gottes und wir werden alles ausrichten und danach behaupten wir uns. Mit anderen Worten, am Ende des Tages sagst du, ich habe schon gewusst, dass ich gewinnen werde. War mir schon bewusst, dass er unter meinen Füßen ist. War mir schon bewusst, dass er nichts hat außer Tricks. Ich habe es ausgerichtet. Ich behaupte mich und ich stehe, weil Christus hat ihn besiegt. Christus ist der, der in mir lebt. Der in mir ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Toller Kampf. Sagt uns die Bibel nicht klipp und klar, in Römer Kapitel 8, Vers 37, dass wir mehr als Überwinder sind durch den, der uns geliebt hat, Jesus Christus? Mehr als ein Überwinder? Ich sage dir, was ein Überwinder ist. Ein Überwinder ist Folgendes. Nehmen wir mal an, hier kommt jetzt ein böser Mann rein, der mag mich gar nicht. Der mag mich überhaupt nicht. Und er kommt rein hier und er kommt dann mit einem Messer, läuft auf mich zu und er sagt, Reinhard, ich bring dich um, ich bring dich um, ich bring dich um. Der lauft hier rein, lauft hier auf die Bühne und beginnt an, versucht mich zu attackieren und ich widerstehe ihm, ich kämpfe gegen ihn, ich rauf mit ihm und irgendwann schaffe ich es, doch ihm das Messer zu entreißen. Inzwischen habe ich Stichwunden, bin ganz blutig und ich bin da ganz verletzt, aber ich habe ihm das Messer entrissen und ich habe ihn überwunden. Ich halte ihn da fest, bis die Polizei kommt. Dann bin ich ein Überwinder. Ich habe ihn überwunden. So leben sehr viele Christen. Blutig, chaotisch, niedergeschlagen. Wir haben überwunden. Gott sei Dank noch ein Tag überstanden. Heute habe ich wieder überwunden. Aber schau, was die Bibel sagt. In dem allen überwinden wir weit. Weit. Oder eine andere Übersetzung sagt, in dem allen sind wir mehr als Überwinder. Wie überwinden wir? Durch wen? Durch den, der uns geliebt hat, Christus. Das heißt, Christus hat den Feind überwunden. Was ich jetzt tue, ich feiere einfach seinen Sieg. Einer, der weit überwindet und nicht nur überwindet, ist so einer. Der läuft jetzt mit dem Messer rein, lauft auf mich zu und plötzlich kommt der Weltmeister wir hatten die Freude einmal, Debbie und ich, den Weltmeister von Mixed Martial Art kennenzulernen und einen Tag mit ihm zu verbringen. Der war ein anderer Typ. Und plötzlich kommt dieser Victor Belfort, heißt er, plötzlich kommt dieser Victor rein und sagt, Reinhard, steh zur Seite, ich mach das. Und in 30 Sekunden liegt dieser Mann am Boden, der hat keinen Kratzer, der Victor hat keinen Kratzer, der Mann liegt am Boden, das Messer ist weg. Und der Victor kommt zu mir und sagt, Reinhard, gib mal deinen Fuß hier rauf auf den Kopf, ich widme diesen Sieg dir. Und ich stehe so. Und wisst ihr, das ist jemand, der weit überwindet. Das ist jemand, der mehr als ein Überwinder ist in Christus. Christus hat für mich den Sieg errungen. Christus hat für mich den Kampf gekämpft. Christus ging ans Kreuz für mich und nicht nur für mich. Er ging ans Kreuz, um den Teufel zu entwaffnen, den Teufel zu besiegen. Und jetzt sagt er, Reinhard, ich habe ein Geschenk für dich. Ich möchte dir gerne meinen Sieg schenken. Nimmst du ihn an? In mir, Reinhard, bist du mehr als ein Überwinder. In mir hast du weit überwunden. Bitte nimm ihn doch an. Und da kommen wir zurück zu gestern. Ein bisschen wollen wir doch dazu tun, nicht wahr? Ein bisschen rühmen schon, dass ich sagen kann, ich habe gekämpft und gesiegt. Denn das fühlt sich ja so gut an für unser Selbstgerechtigkeitsverlangen, das wir so stark in uns drinnen haben, dass wir sagen können, ich habe auch was dazu getragen zu meinem Sieg. Weil in dem Augenblick, wo du sagst, ich habe es im Glauben ergriffen, dass Jesus gesiegt hat, darum habe ich den Sieg über den Teufel, da bleibt nichts mehr für dich über. Da gibt es keinen Applaus mehr. Da kannst du nur mehr sagen, er hat es gemacht. Er hat es gemacht. Ich habe es ergriffen. Ich habe es angenommen. Er hat es gemacht. Und jetzt stehe ich in seinem Sieg hier. Und wenn wir lernen, so unser Leben zu leben, dann werden wir im ständigen Sieg leben. Dann werden wir sogar nicht im ständigen Sieg leben. Wisst ihr, was wir tun werden? Wir werden Herausforderungen zu lieben beginnen. Und das ist das Absurde. Manchmal Leute, die mich wirklich gut kennen und die um mich herum sind, die sagen manchmal wirklich, also ein bisschen verrückt ist der Reinhard schon. Der sagt, danke Jesus für alles, doch nicht für alles. Debbie war am Anfang etwas sauer auf mich, aber inzwischen hat sie das selbst gelernt und nicht nur selbst gelernt, sie lehrt das jetzt anderen. Immer Danke sagen. Hör zu, wenn ich weiß, ich bin mehr als ein Überwinder, wenn ich weiß, dass Christus gesiegt hat, wenn ich weiß, dass alles bereits für mich getan wurde, dann kannst du durch die schwierigen Umstände gehen mit einem Lachen, mit einem Lied im Herzen und sagen, danke. Danke, Jesus, denn am Ende des Tages bleibt nichts über außer Sieg. Es gibt ja gar keine andere Möglichkeit. Ich möchte euch eine Frage stellen. Ihr, die ihr bibelgewandt sind, meine liebe Dame Pastorin hier, die scheint aus die bibelgewandteste Person im ganzen Raum zu sein. Na, so scheint es für mich. So scheint es für mich. Kannst du mir eine einzige Bibelstelle finden im Neuen Testament, die uns lehrt, wie wir mit Niederlagen umgehen sollen? Na, mit Niederlagen. Also wo die Bibel sagt, wenn ihr Niederlage litten habt, macht euch keine Sorgen, freut euch trotzdem. Wenn ihr Niederlage lieben habt, seid getröstet. Gibt's eine Bibelstelle, die uns sagt, dass wenn wir Niederlage erleiden, was wir dann tun sollen? Weil es keine gibt. Ich habe im ganzen Neuen Testament viele Bibelstellen gefunden, die mir sagen, wie wir in Sieg leben, aber keine einzige, die mir sagen, wie wir mit Niederlage umgehen. Warum lehrt das Neue Testament niemals, wie wir mit Niederlagen umgehen sollen? Weil Niederlagen nie einkalkuliert waren im Neuen Bund. Probleme, mit denen wie wir umgehen, die sind beschrieben. Schwierigkeiten, die sind beschrieben. Aber Niederlagen sind nicht beschrieben. Wisst ihr warum? Weil Niederlagen sind nicht einkalkuliert in den Neuen Bund, ins vollbrachte Werk des Kreuzes. Und Paulus sagte dreimal zu Gott, Gott! Nimm das Problem von mir weg, den Pfahl im Fleisch. Und Gott hat gesagt, ja ähnlich schreist du zu mir, Paulus. Ich wollte ja schon längst was tun, aber ich konnte nichts tun, weil du nicht in die Fürbitte gegangen bist. Aber jetzt, wo du so intensiv zu mir schreist, okay, ich löse dein Problem. Hat Gott das getan? Gott hat gesagt, nein, nein, Paulus, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig, meine Gnade genügt. Meine Gnade genügt. Hör zu, das wahre Christenleben ist nicht, einen Ausweg aus diesen Problemen zu finden. Das wahre Christenleben ist, in jedes Problem siegreich hindurchzugehen. Was sind wir für ein Bild für die Welt? Was sind wir für ein Licht für die Welt? Was sind wir für ein Zeugnis für die Welt, wenn wir nur jauchzen, wenn es uns gut geht? Das können die anderen auch. Da brauchst du keinen Jesus. Da brauchst du nur zwei Bier und einen Schnaps. Doch. Als Österreicher brauchst du mehr, brauchst du 4 Bier und 5 Schnaps. Aber denk mal drüber nach. Wir jubeln, wenn es uns gut geht, und wenn es uns nicht gut geht, dann jubeln wir nicht, dann jammern wir, dann beklagen wir uns. Das wahre, siegreiche Christenleben im Neuen Bund ist, jede Situation in meinem Leben ist dazu bestimmt, um für mich den Sieg zu haben. Darum wissen wir, dass alles zum Guten mitwirken wird, denen, die Gott lieben, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Denn so viele er vorerkannt hatte, hat er auch auserwählt, gleich geformt werden seinem Ebenbild seines Sohnes. Dieses Neue Testament lehrt uns nicht, wie wir mit Niederlagen umgehen. Es lehrt uns, wie wir mit Problemen umgehen. In Problemen den Sieg Jesus Christus auf dieser Erde zu etablieren. Das lehrt uns die Bibel sehr wohl. Und wenn wir das verstehen, dann können wir plötzlich Schwierigkeiten und Probleme ins Auge schauen. Und wir machen uns keine Sorgen mehr. Was hat der Teufel jetzt schon wieder? Was hat der Teufel? Was hat der Teufel? Und hat irgendjemand gegen mich da vielleicht Voodoo gemacht? Oder irgendjemand vielleicht noch irgendwo, welchen Generationsflügel? Und meine Urgroßmutter hat irgendwas getan. Und jetzt muss ich herausfinden, was meine Urgroßmutter getan hat, weil sonst macht der Teufel ja noch irgendwas mit mir. Und da gibt es ja Dinge, die kannst du gar nie herausfinden. Das heißt, jetzt musst du dein Leben lang mit dem Fluch leben? Stell dir vor, was wäre, wenn wir sagen, Christus, danke, durch den neuen Bund bin ich in Christus hineingekommen, da in Christus kein Fluch ist, ist auch in mir kein Fluch, erledigt, abgehakt, let's go. Was wäre, wenn unser Herz diese Wahrheit ergreifen würde? Neue Schöpfung, verborgen mit Gott, mit Christus in Gott. Völlig neuer Mensch. Was wäre, wenn unser Herz das glauben würde? Wisst ihr, was wäre? Plötzlich sind alle diesen lieben Geschwister, die sich so hart abmühen und im Befreiungsdienst stehen, arbeitslos. Die müssen wir umschulen. Ihr könnt sie zu mir schicken. Ich schule sie um zu Predigern des Neuen Bundes. Schauen, gehen wir zurück zu Epheser Kapitel 6, bitte. Eure Techniker hinten, die verdienen sich einen doppelten Lohn diesen Monat. Die sind wirklich ganz geniale Leute. Der, was da hinten das macht, der macht das. Wie heißt du denn? Wie? Jeling? Gerling? Okay. Wie immer du auch heißt. Hör zu. Da du so gut arbeitest und mir so wunderbar hilfst, ich möchte dir ein Geschenk machen. Ich schenke dir 2 meiner Bücher. Okay, du kannst dir dann 2 Bücher holen und ich zahle euch die, okay? Na, ich bezahle die. Wenn ich sie ihm schenke, muss ich das bezahlen. Ich kann nicht eure Bücher nehmen und an einen anderen verschenken. Also ich bezahle das sehr gerne. Nimmst dir 2 Bücher dort, wo Bücher bist, kommst du zu mir, ich unterschreibe sie, das ist mein Geschenk, weil du so wunderbar mir da hilfst beim Predigen. Das ist wirklich toll. Epheser Kapitel 6. Schau mal, geh mal weiter zum Vers 14. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit was? Was ist die Wahrheit in Bezug auf den Teufel und den Kampf mit ihm? Er wurde entwaffnet, er wurde besiegt, Loser, Loser, Loser. Unsere Lenden sollen umgürtet sein mit der Wahrheit. Die Wahrheit ist, dass er besiegt wurde. Die Wahrheit ist, dass du in Christus bist. Die Wahrheit ist, dass du mehr als ein Überwinder bist. Die Wahrheit ist, dass alle Autorität Jesus gegeben ist und du in ihm bist. Die Wahrheit ist, dass er unter seinen Füßen, deinen Füßen ist. Das ist die Wahrheit. Und unser geistiger Kampf wird zu so einem Chaos, weil wir den Gurt der Wahrheit nicht um unsere Lenden gelegt haben. Und weil wir der List des Teufels glauben. Vorsicht, ich komme, ich bin ein Löwe. Hier ist der Löwe. Du magst ihn nicht, gell? Sorry, ich zeig's denen da drüben. Aber mich magst du schon noch. Magst du mich noch? Okay, nur das du nicht, alles klar. Ich zeig's denen. Der Löwe und das Lamm, hier steht drauf, das Lamm, welches geschlachtet wurde, ist der Löwe, der regiert. Und wisst ihr, wir haben Angst vor dem, der umhergeht wie ein brüllender Löwe, vertrauen aber nicht den Löwen, der in uns lebt. Der Löwe des Stammes Judas, der brüllt in uns. Und der brüllt nicht nur in uns, der siegt. Der hat den Fake-Löwen bereits besiegt. Der hat den Brüllenden wie einen Löwen bereits besiegt. Wie hat Reinhold Bonke so schön gesagt? Der Teufel ist doch kein Löwe, er ist nur eine Maus mit einem Megafon. Habt ihr das nie gehört von Bonke? Der Teufel ist nur eine Maus mit einem Megafon. Er geht umher wie ein brüllender Löwe. Der wahre Löwe ist der Löwe vom Stamme Judas, der ihn am Kreuz besiegt hat. So, das Erste, was du brauchst, ist, du musst dich umgürten mit der Wahrheit. Aber wenn du die Wahrheit nicht ergreifst, dann wirst du das glauben, was er dir sagt, dass er noch alles kann. Und das war die große Furcht des Apostel Paulus, dass er euch herausbringt mit der List von der Einfältigkeit, von der Einfalt, von dem Fokus, dem Single-Fokus, Christus, Christus, Christus, Christus, Christus, Christus, Christus, Christus. Wisst ihr, vor vielen Jahren habe ich das war im Jahr 1997. Ich war auf meinem Bett und ich verbrachte die Zeit mit dem Herrn, es war sehr in der Früh. Und plötzlich wurde ich da ergriffen, so richtig ergriffen von der Tatsache, dass Jesus nicht mehr das Zentrum der Gemeinde ist. Programme und Menschen und Leiter und Pastoren und was weiß ich was alles. Es war Mitte 97 und ich saß auf meinem Bett und ich las auf meinem Bett, hatte die Bibel auf der Hand und ich begann zu heulen und zu heulen und zu heulen. Damals verstand ich viele Sachen nicht, die ich heute verstehe. Und in meinen Tränen habe ich gesagt, Herr, bitte, wenn du es mir erlauben würdest, dass ich dich wieder zurückbringen kann ins Zentrum der Gemeinde. Ich würde das so gerne tun. Jahre sind vergangen. Ich hatte damals das 9. Punkt nicht in der Fülle erkannt, wie ich ihn heute erkenne. Und wisst ihr, oft erinnere ich mich zurück an dem Sitzen auf meinem Bett und meine Tränen. Und mein Herz hat mir wehgetan, weil Jesus rausgekommen ist aus dem Zentrum des Lebens der Christen und der Gemeinde. Und mein Schrei, lass mich ihn, den König der Könige, ihn, der gesiegt hat, ihn, der triumphiert hat, zurück hineinbringen in das Zentrum, in das Denken, in die Herzen der Geschwister und der Gemeinde. Und heute ist egal, was ich tue, es kommt immer wieder zurück zur Einfaltigkeit, Einfalt auf Christus. Wenn wir unseren Fokus auf Christus gerichtet lassen können, da hast du nie mehr wieder Angst, dass Generationen zuvor jemand was kaputt gemacht hätte. Weißt du warum? Weil du weißt, egal wie viele Generationen kaputt gemacht worden, er hat es gerichtet. Er hat es gerichtet. Er hat den Fluch auf sich genommen, damit ich keinen Fluch mehr leiden muss. Er hat das alles getragen, damit ich heute im Segen leben kann. Gehen wir zurück zu diesem Vers, zum 14. Vers. Lenden gegürtet mit Wahrheit. Epheser 6, Vers 14. Und angetan den Brustpanzer mit der Gerechtigkeit. Da haben wir gestern Abend ja schon darüber gesprochen. Wenn unser Brustpanzer ist, ich bin gerecht in Jesus, was soll der Teufel dann noch tun? Sag mir, was ein besiegter Teufel einem Gerechten antun kann. Nichts mehr. Wir müssen immer wieder daran festhalten, wir sind gerecht, weil Christus uns gerecht gemacht hat. Er wurde zu meiner Gerechtigkeit. Schau dir den nächsten Vers bitte an. Und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Wisst ihr, was das Evangelium des Friedens ist? Ein Experte des Griechischen hat Folgendes gesagt. Er hat gesagt, eigentlich müsste das Wort Evangelium so ausgelegt werden. Nachricht, die zu gut ist. Too good to be true news. Wie sagt man das auf Deutsch? Die zu gut ist, um wahr zu sein. Hat ein griechischer Experte mal gesagt. Ist eigentlich so eine gute Nachricht, die eigentlich völlig schon absurd, wie gute Nachricht ist. Und schau her, denke mal, wie viel verkehrte Evangelien gepredigt wurden. Tun, tun, tun, leisten, schaffen, machen, tun, tun, tun, schaffen, machen, leisten. Anstatt zu sagen, du bist verloren, er hat bezahlt, willst du es annehmen? Er hat bezahlt, nicht nur damit deine Sünden vergeben werden, sondern damit du eine neue Schöpfung sein kannst, damit du frei sein kannst von dem Zwang der Sünde, damit du nicht mehr leben brauchst in dir, sondern in ihm leben kannst. Das Evangelium ist die wahre Botschaft vom Kreuz, wo alles erledigt wurde durch ihn und von mir wird es angenommen. Und wir müssen aufhören, das Evangelium, das zu verpredigen, das verwässert ist. Dafür hat Paulus so viel gelitten und so einen hohen Preis bezahlt. Dafür war Paulus immer wieder bereit, Verfolgung zu erleiden, um das wahre Evangelium, Christus und Christus und Christus und Punkt. Und wisst ihr, und das war die Stärke von Billy Graham. Billy Graham, einige, die Älteren von euch haben bestimmt gekannt, ich kann mich erinnern, als ich den Predigen gehört habe, da habe ich zu Debbie gesagt, ich habe noch nie in meinem Leben so eine simple Predigt gehört. Noch nie, das kann doch ein Schulkind predigen. Und als ich dann einen Aufruf mache, um sich mit Gott zu versöhnen, da habe ich zu Debbie gesagt, also wenn ich jetzt nicht bekehrt würde, jetzt würde ich mich gern bekehren. Die Einfachheit. Und Billy Graham da waren Leute, die wurden so großartig Evangelisten, die wurden mal dann interviewt. Welche neuartigen Methoden sie verwenden, um das Evangelium zu predigen und was weiß ich, was es für Instrumentalitäten und so weiter und so fort. Und Billy Graham hat dann gesagt, also für mich ist das viel einfacher. Es ist einfach Jesus. Einfach so ähnlich hat er das gesagt, oder? Einfach Christus und Christus gekreuzigt. Und die Kraft, die durch Billy Graham wirkte, war nichts anderes als die Kraft des Evangeliums. Es war immer wieder dasselbe. Christus hat's getan. Jesus hat's getan. Jesus hat's getan. Und die Kraft ist dieses Evangelium, nicht in irgendeiner Predigt, die wir predigen. Und darum müssen wir immer bereit sein, mit unseren Schuhen fest gestiefelt, dass wir das wahre Evangelium verkündigen. Das wahre Evangelium verkündigen ist, er ist besiegt, er hat gesiegt und du kannst in diesem Sieg leben. Du kannst frei sein von der Macht der Sünde, frei sein von Schuld, frei sein von Vergangenheit. Du brauchst nicht mehr leben unter irgendwelchen Flüchen. Nimm doch den Segen an und lebe jetzt in Christus. Und schau, wie Apostel Paulus weiter sagt. Vor allem, wisst ihr, was das Wort im Griechischen bedeutet? Wenn ihr euch hineinschaut in den griechischen Urtext, dann bedeutet das Folgendes. Vor allem diese Aussage bedeutet, von allem denn, was ich soeben gesagt habe, dieses hier ist wichtiger als die anderen Dinge, die ich gerade gesagt habe. Ihr könnt das gern nachschauen. Da gibt es sicher Leute, die haben Handy und Griechisch auf dem Handy. Schaut mal nach. Das heißt, Paulus sagt jetzt Folgendes. Er sagt, wichtiger als der Brustpanzer und die Stiefel und die anderen Dinge. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem werdet ihr was tun? Auslöschen, wie viele Pfeile? Moment mal. Wie viele? Ja, warum habt ihr denn Angst, dass ich euch noch was tun kann? Wenn der Schild jeden einzelnen feurigen Pfeil des Teufels auslöscht, wie kann er einen Kampf gewinnen? Erklär mir das mal. Weil wir nicht glauben. Wir glauben nicht, dass Christus es getan hat. Und damit geben wir ihm ständig diese Gelegenheiten, die er sich gar nicht verdient hat. Aber wisst ihr, was mich in diesem Vers so wunderbar ergriffen hat? Damals hatten die ja nicht die Luftwaffe. Meine Frau war ja bei der Luftwaffe. Die fliegen da rauf und drücken auf den Knopf und die Bombe fliegt runter und der Krieg ist ganz anders. Damals standen sie sich ja gegenüber mit Pfeil und Bogen und Schwertern. Und die hatten ja Brandpfeile. Jetzt stell dir mal vor, ich stehe hier mit einem Schild, einem großen metallenen Schild. Und jemand hat einen Pfeil, der getränkt ist mit Dingen, mit irgendetwas, was sehr brandgefährlich ist. Und dieser Pfeil brennt und er schießt ihn und dieser Pfeil trifft mein Schild. Was geschieht? Der Pfeil fliegt zu Boden, aber er brennt noch. Weil das Schild löscht ja das Feuer nicht aus. Es stoppt nur den Pfeil. Aber im geistigen Kampf ist es so, mit dem Glauben geht ihm sogar das Feuer aus. Jeden Pfeil, den der Teufel schießt gegen dich, sobald er deinen Glauben trifft, geht ihm das Feuer aus. Nicht nur der Pfeil kann dich nicht treffen, es gibt auch kein Feuer mehr im Pfeil. Und ein Feuerpfeil ohne Feuer ist ein stumpfer Pfeil und ein wertloser Pfeil. Und wenn wir mal sehen, wie einfach und wie simpel und wie klar die Bibel darüber lehrt, dass der Feind besiegt ist, dass Jesus Christus die Schlüssel hat über das Totenreich und über den Tod, dass Jesus Christus am Kreuz triumphiert hat über ihn, dass er nichts anderes ist als wie ein brüllender Löwe und in dem Augenblick, wo wir ihm widerstehen, im Glauben gibt es nichts mehr, was uns tun kann. Wir sind gerecht, wir haben die richtigen Stiefel und richtigen Evangelium. Die Wahrheit ist, er ist besiegt. Und wenn wir das im Herzen ergreifen, dann kannst du nur mehr sagen, Teufel, game over. Absolutes Game Over. Und wisst ihr, und nachdem ich begonnen habe, diese Dinge zu ergreifen, hat es mir immer wieder so weh getan, wie ich gesehen habe, wie viel ihm zugesprochen wird und wie wenig Jesus zugesprochen wird. Ich kenne so viele Christen, die reden von in der Früh bis am Morgen über alles das, was der Teufel in ihrem Leben tut. Und ich denke mir, du liebe Zeit, das muss Jesus doch wehtun im Herzen. Jesus hat alles getan, dass du im Sieg leben kannst und das Einzige, was wir reden können, was er uns noch antun kann. Jesus bezahlt einen unwahrscheinlich hohen Preis, einen schmerzhaften Preis, damit er den Teufel entwaffnen kann und wir geben ihm die Waffen ständig wieder zurück in die Hände durch unseren Unglauben und durch unseren falschen Glauben und durch unsere falschen Glaubensmuster und Theologien, die wir uns zusammengezimmert haben. Wir dürfen das Werk des Kreuzes nicht verschmälern. Wir dürfen es nicht verschmälern. Wir müssen ständig sagen, was Christus getan hat, ist genug. Er hat's gemacht. Er hat den Teufel besiegt. Der Feind ist unter meinen Füßen. Und da gibt es nichts mehr und niemand mehr, der mir irgendetwas antun kann. Wisst ihr, nachdem ich mich viele Jahre beschäftigt habe, auch mit dem Studium des Herzens, bin ich persönlich zu der Überzeugung gekommen, dass sehr, sehr, sehr viele Dinge, die wir dem Teufel zuschreiben, ja gar nichts mit dem Teufel zu tun haben, sondern mit falschen Herzensmustern, die wir mit uns herumtragen. Wir erleben oft so viel Chaos in unserem Leben und das Leichte ist zu sagen, der Teufel, der Teufel, der Teufel, weil wir nicht bereit sind, in den Spiegel zu schauen und sehen, was da drinnen alles los ist. Denn es ist sehr leicht zu sagen, der Teufel hat das gemacht, als zu sagen, mein Fehlverhalten hat diese Konsequenz verursacht und mein Fehlverhalten war nichts anderes, sondern ich habe die falschen Dinge in meinem Herzen zugelassen und geglaubt. Das braucht schon viel mehr Mut. Denn in dem Augenblick, wo ich das tue, bin ich jetzt verantwortlich für ein Verhalten in meinem Herzen, muss ich das jetzt ändern. Aber wenn wir das tun, dann werden wir sehen, dass der Sieg in Wirklichkeit ein einfacher Sieg ist. Ein simpler Sieg. Nämlich, er hat ihn bereits erwirkt für mich und ich kann jetzt in ihm leben. Und das ist das Verlangen in meinem Herzen, das ist das, was brennt, dass die Christen ähnlich Jesus wieder die Ehre geben und ihm auf das Podest stellen und nicht dem Teufel und seine Attacken und seine Werke und seine Sachen auf das Podest stellen. Er verdient sich diese Aufmerksamkeit ja gar nicht. Jesus verdient sich die Aufmerksamkeit sehr wohl. Geben wir ihm die Aufmerksamkeit, geben wir ihm die Ehre, verherrlichen wir ihn. Es kam ein Mann zu mir und er bat um ein seelsorgerliches Gespräch. Und dieser Mann wollte, dass ich ihm helfe. Eigentlich wollte er, dass ich bete für ihn. Und dieser Mann sagte zu mir, Reinhard, bitte bet für mich. Meine Ehe ist kaputt. Der Teufel hat meine Ehe angegriffen. Der Teufel hat meine Ehe zerstört. Der Teufel hat meine Ehe beendet. Bet, dass der Teufel wieder meine Frau loslässt und so weiter und so fort. Und wisst ihr, was ich getan habe? Ich mache grundsätzlich niemals, das habe ich gelernt, vor vielen, vielen, vielen Jahrzehnten auf eine sehr schmerzhafte Art und Weise. Ich mache niemals, aus Prinzip gebe ich irgendwelche Eheratschläge, wenn ich nicht mit beiden Seiten gesprochen habe. Niemals. Du kannst mir alles erzählen, was du willst. Ich will auch die Seite hören deines Partners. Und dann habe ich gesagt, okay, ich rede mal mit deiner Frau. Und dann habe ich gemerkt, dass in Wirklichkeit der Teufel da gar nichts kaputt gemacht hat, sondern der Teufel war der Ehemann. Der seine Frau nie liebevoll behandelt hat, der ihr nie Blumen geschenkt hat, der nie liebe Worte gehabt hat, der sie behandelt hat wie den letzten Dreck. Und irgendwann hat die Frau gesagt, tschüss. Und ich habe gesagt, warum bekommt der Teufel die Schuld für das, was du kaputt gemacht hast? Du hast alles kaputt gemacht. Alles kaputt gemacht. Und ich stand mit diesem Mann und der beschuldigte den Teufel und als das nicht durchging bei mir, beschuldigte die Vergangenheit und dann seinen Vater. Und ich versuchte zu vermitteln. Ein junges Ehepaar, ich glaube 4 Jahre erst verheiratet. Und ich versuchte zu vermitteln und ich sagte zu ihr, bitte, gib dieser Ehe noch eine Chance. Bitte, bitte, schmeiß es nicht so weg. Sie hat gesagt, okay Reinhard, 6 Monate, ich erlaube dir, dass du mit uns arbeitest, dass du in unser Leben sprichst. Okay, 6 Monate. Und ich redete mit ihr, ich redete mit ihm, ich redete mit beiden zusammen. Und es war egal, was ich zu diesem Mann sagte, er hatte nie Verantwortung für sein Fehlverhalten in der Ehe. Nie. Nie. Und dann kam es zu dem Punkt, da sagte ich zu ihm, weißt du, wenn du jetzt mein eigener Sohn wärst, ich würde dich so nehmen, ich würde dich hochheben, ich würde dich gegen die Wand knallen und würde sagen, wach endlich auf, du Narr. Aber da du nicht mein Sohn bist, kann ich das nicht für dich tun. Und er wollte nicht aufwachen. Vor kurzem war die Dame in meinem Haus, sie sind geschieden. Ehe kaputt, junges Ehepaar, Mitte 20, kaputt, geschieden, alles den Bach runter. Und ich frage mich, wie viele Dinge hätten wir lösen können, wenn wir nicht den Teufel die Schuld gegeben hätten, der ja besiegt wurde am Kreuz, sondern wir ehrlich und aufrichtig in den Spiegel geschaut hätten und hätten gesagt, ich muss mal Verantwortung übernehmen für mich, denn der Teufel war es nicht, der das getan hat. Es gibt keinen Teufel der Welt, der dich zwingen kann, Dinge zu tun, die du nicht tun möchtest. Hast du das gewusst? Selbst der Mann, der besessen war von Legionen, als Jesus sagte, was ist der Name Legion, weil wir sind viele. Selbst der Mann konnte noch auf Jesus zugehen. Obwohl der Mann sich schnitt, der Mann sich Ketten zerriss, der Mann wie ein wildes Tier sich benahm, er konnte sich entscheiden, auf Jesus zuzugehen. Denn es gibt keinen Teufel dieser Welt, der die Kontrolle über dein Leben übernehmen kann. Du kannst dich entscheiden, ihm zu tun und machen zu lassen, was er willst. Aber ein Teufel kann niemals Kontrolle übernehmen über einen Menschen. Diese Autorität hat er nie gehabt und wird er auch nie haben. Der Teufel konnte Eva nicht zum Sündigen bewegen. Eva entschied sich zu sündigen, weil sie den Listen des Teufels glaubte. Und wenn wir mal Verantwortung nehmen über unser eigenes Leben und aufhören, einen besiegten Feind für alles Mögliche, die Schuld in die Schuhe zu schieben, und einfach einmal aufstehen und sagen, ich habe freie Verantwortung für mein eigenes Leben, damit zu machen, was ich will und machen, was ich machen möchte. Und Christus hat für mich einen hohen Preis bezahlt und ich nehme jetzt Verantwortung dafür. Und ich werde das ergreifen, was mir gehört, wofür Jesus bezahlt hat. Dann wird der Teufel in die Schranken gewiesen werden. Dann wirst du plötzlich merken, dass alle diese Kämpfe, die du ja in deinem Leben erlebt hast, weil du sie falsch geglaubt hast, die sind plötzlich zu einem Ende gekommen und du lebst in der Ruhe des vollbrachten Werkes des Kreuzes. Und das brauchen wir für die Zukunft. Das brauchen wir für die Zukunft. So können wir siegreich und herrlich in die Zukunft hineingehen. Und so können wir Menschen lieben und ihnen dienen. Die Menschen, die vom Teufel bedrückt sind, sind die Menschen draußen in der Welt. Aber wir Christen, wir sind in Christus. wenn wir lernen, dass es einen Unterschied gibt zwischen Menschen, die nicht in Christus sind und Menschen, die in Christus sind. Und wenn wir lernen, dass es einen Unterschied gibt vor dem Kreuz und nach dem Kreuz, dann werden wir das Leben ganz anders meistern. Wir müssen aufhören, so zu handeln, als ob das Kreuz kaum etwas vollbracht hätte. Es hat viel getan. Das Blut meines geliebten Herrn Jesus spricht heute noch. Die Bibel sagt, das Blut spricht. Das Blut spricht, es hat eine Stimme. Wenn der Teufel vor dem Vater kommt und sagt, schau, was Reinhard gemacht hat, spricht das Blut und sagt, Vater, schau auf mich. Schau, was ich gemacht habe. Rein, heilig, vollkommen, perfekt. Und der Vater schaut aufs Blut und hört nicht auf den Teufel. Der Vater schaut auf das Werk seines Sohnes und nicht auf meine Schwächen. Gott sei es ewig gedankt, dass der Vater auf seinen Sohn schaut, wenn er auf mich blickt. Und er sieht mich in Christus. Und da er mich in Christus sieht, kann ich mich auch in Christus sehen. Und da ich in Christus bin, gibt es keinen Dämon dieser Welt, der noch irgendeine Autorität hätte über mich. Stell dir vor, die Bibel sagt im 1. Korinther im 6. Kapitel, der dem Herrn angehört, ist ein Geist mit ihm. Wenn ich und der Herr eins sind, das heißt, der Sieg des Herrn über den Teufel ist auch mein Sieg. Das heißt, die Freiheit des Herrn ist auch meine Freiheit. Das heißt, alles, was sein ist, ist auch jetzt automatisch mein. Und frage einmal irgendeine einzige Person, frag sie mal, ob der Teufel irgendeine Macht hat über Jesus Christus. Frag sie mal. Jeder natürlich, normal, vernünftige, denkende Mensch würde sagen, der Teufel kann doch niemals Macht haben über Jesus. Aber wenn ich in Jesus bin, wie kann er dann Macht haben über mich? Weißt du wie? Mit List. Weg von der Einfalt in Christus. Wenn du aufhörst zu glauben, dass du in Christus bist, wenn du aufhörst zu glauben, dass es vollbracht ist, wenn du aufhörst zu glauben, dass in ihm alles okay ist, dann hat er dich mit seiner List in seine Falle gelockt. Und darum, der geistliche Kampf ist nicht gegen einen starken Teufel, gegen den wir ständig Angst haben müssen, sondern der geistliche Kampf ist zu bestehen gegen die listigen Taktiken und Kunstgriffe des Teufels, der ständig sagen will, schau auf dich, schau auf das, schau auf jenes, schau auf die Großmutter, schau auf die Urgroßmutter, schau auf die Sünde. Hör zu. Kein Christ kann wahrhaftigen und standhaften Sieg über die Sünde erlangen, wenn er nicht auf Christus schaut und darauf vertraut, dass seine sündhafte Natur mit Christus ans Kreuz gegangen ist. Wie willst du das schaffen? Selbstdisziplin, wie geht denn das? Das geht nur in guten Zeiten, in schlechten Zeiten geht es nicht. Aber wenn wir im Herzen ergreifen, dass wir tatsächlich mit Christus gestorben sind, unsere sündige Natur, die wurde ans Kreuz genagelt mit Jesus Christus, damit wir für Gott leben können. Als ich das erkannt habe, der Kampf gegen die Sünde ist vorbei. Die Versuchung ist noch da, aber der Kampf ist nicht mehr da. In dem Augenblick, wo die Versuchung kommt, was machst du dann? Ich habe das jetzt so viele Jahre gemacht. Die Versuchung kommt und dann kämpfst du gegen die Versuchung und dann kämpfst du und dein Fokus liegt auf die Versuchung. Ich darf nicht sündigen, ich darf nicht sündigen, ich darf nicht sündigen, ich darf nicht sündigen. Und je mehr Fokus du legst, du darfst nicht sündigen, desto mehr fällst du in die Sünde hinein. Und dann tut es dir wieder leid, dann schreist du wieder zu Gott, dass er dir doch barmherzig sein werde. Aber in dem Augenblick, wo ich erkannt habe, sobald die Versuchung der Sünde kommt, mache ich so. Jesus, you did it. Jesus, danke. Wow, du hast meine sündige Natur ans Kreuz getragen. Ich brauche jetzt diese Versuchung nicht nachgeben. Wow, Jesus, das ist doch genial. Wow, tatsächlich, Jesus, die Versuchung kommt, die Versuchung geht, die hat keine Macht über dich. Aber wir haben der Versuchung über die Sünde so viel Macht gegeben, weil wir ständig geglaubt haben, dass unser Fleisch, unsere sündhafte Natur, unser altes Wesen noch so viel Kraft hat über uns. Weil wir gar nicht geglaubt haben, dass das Kreuz tatsächlich ein Ende gemacht hat mit einer sündigen Natur. Hör zu. Ein wahrer Christ, der den neuen Bund ergriffen hat, für den ist es schwerer zu sündigen, als nicht zu sündigen. Kein Mensch hat jetzt Amen gesagt. Ein wahrer Christ, der den neuen Bund im Herzen ergriffen hat, für den ist es schwerer zu sündigen, als nicht zu sündigen. Wenn du dir bewusst bist, dass du eine neue Natur bist, durch das, was Jesus getan hat und deine sündhafte Natur bereits am Kreuz getötet wurde, dann wird es für dich natürlich sein, nicht zu sündigen. Und sündigen wird unnatürlich für dich sein. Das Christenleben ist doch kein Krampf, meine lieben Freunde. Das Christenleben ist doch kein ewiger Kampf, wo wir niemals wissen werden, schaffen wir es, schaffen wir nicht. 1:0 für den Teufel, 1:1 steht es jetzt. Gott hat wieder einen Sieg gemacht, der Teufel auch ein 1:1. Wie geht's aus? 2:1 für Gott. Ah, wir gewinnen. Schlechter Tag, 2:2. Morgen bin ich schlecht aufgestanden, 3:2 für den Teufel. Wie wird der heutige Tag ausgehen? 4:2 für den Teufel. Schaffen wir heute noch ein Unentschieden oder nicht? Aber wenn du morgen in der Früh auf dem Bett steigst, fang einmal so an. Fang mal deinen Tag an, so wie ich ihn anfange. Thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus, danke, Jesus, Jesus, danke, Jesus. Du bist so genial, du bist so toll, was du alles getan hast, du bist so, wow, Jesus, Jesus, Jesus. Fang einmal die erste halbe Stunde so an. Schau mal nur auf Jesus die erste halbe Stunde, wenn du machen willst. Und dann sag mir noch, welchen Kampf du zu kämpfen hast an diesem Tag. Aber wir fangen ja die erste halbe Stunde so an. Das wird ein harter Tag heute. Wie werden wir den bewältigen? Ich habe so viele Dinge zu tun. Die Nachrichten haben gesagt, Energiekrise kommt. Du liebe Zeit, kommt der Russ auch zu uns nach Schweiz hinein? Nein, wir sind neutral, da wird es wohl irgendwo gut gehen. Aber in Deutschland ist es nicht mehr so. Wer weiß, dreht uns der Russe den Gashahn ab? Und wir füllen unser Herz mit 100.000 Sachen und dann wundern wir, warum wir dem Teufel auch noch so viel Kraft gegeben haben. Was wäre, wenn die erste halbe Stunde deines Tages nichts wäre als Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus. Du hast es getan, du hast es geschafft, ich in dir. Da strahlt sogar die 84-jährige Käthe. Jesus, Jesus, Jesus, Jesus. Und es wäre, wenn die letzten Minuten deines Tages wären, Jesus, Jesus, Jesus und nicht Teufel, Umstände, Schwierigkeiten, Probleme, was noch zu lösen. Mit all dem, was der Herr durch uns heute tut, wenn ich anders leben würde, werde ich entweder im Burnout oder so gestresst, dass ich wahrscheinlich schon Herzattacke gehabt hätte. Ich wüsste nicht, wie ich alles bewältigen kann, was wir alles bewältigen. Aber wir können in der Ruhe leben. Wisst ihr warum? Weil der Reinhard so toll ist. Das wäre Burnout. Wir können in der Ruhe leben, weil Jesus hat den Feind besiegt. Waffen wurden ihm genommen. Waffen wurden mir gegeben. In meinem Gürtel der Wahrheit gebe ich nicht runter. Auch nicht, wenn ich nachts ins Bett gehe, ziehe ich meine Waffenrüstung nicht aus. Ich schlafe mit ihr, jede Nacht. Und egal, wann ich munter werde, der Gürtel ist umgeschnallt. Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, du hast es getan, du hast es gemacht, du hast es geschafft, du bist genug. Vater im Himmel, du bist so genial, dein Plan ist ja so genial. Du hast deinen Sohn auf diese Welt gesandt, um den Teufel zunichte zu machen, ihn den Kopf zu zertreten und dann hast du diesen Sieg uns simplen, einfachen Menschen gewidmet. Herr, wie genial dein Plan doch war, dass du, Vater, und Jesus Christus einen herrlichen Bund geschlossen haben und uns involviert hast, simpel und einfach im Glauben. Vater, wir wollen glauben, dass dein Werk genug ist. Wir wollen glauben, dass dein Sieg über den Teufel 100% war und nicht 90% war. Vater, wir wollen im Herzen glauben, dass alle Autorität dir gehört und darum hast du deine Jünger geschickt. Und wir stehen in deiner Autorität, nicht in der Autorität unserer eigenen selbstgerechten Werke, sondern in deiner Autorität. Und Vater im Himmel, ich danke dir, dass du so herrlich und so wunderbar bist. Danke, dass du uns alle genommen hast und uns verborgen hast mit Christus in dir, der sicherste Ort dieser Welt. Und dafür danken wir dir. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du allen unsere Augen ständig öffnest, dass wir ständig mehr und mehr leuchtende Augen haben, dass wir durch dich erkennen, wie du wirklich bist. Deine Güte, deine Größe, deine Herrlichkeit. Und dass wir doch ständig erkennen mögen, wie gewaltig dein Werk war und wie kräftig es war und wie gut es war. Herr, ohne dich können wir tatsächlich nichts tun, aber mit dir vermögen wir alles. Und darum, Herr, geben wir uns dir ständig hin, damit wir alles tun können und du alles durch uns tun kannst. Vater, wir danken dir für das deutschsprachige Volk. Vater, ich danke dir, wie deine Liebe immer mehr Herzen ergreift. Vater, ich danke dir, wie das deutschsprachige Volk am Aufwachen ist und am Erleben ist, wie großartig du bist. Und der Herr zeigt mir in einer Vision soeben, ich sehe dem Herrn, wie er steht in seiner königlichen Pracht. Ich sehe Jesus stehen mit seinem Zepter der Autorität. Und ich sehe ihn stehen mit goldenem Kleid, mit königlicher Autorität und Pracht. Und dann sehe ich, wie er nicht sein Schwert ausgestreckt hat, sondern eine Posaune in der Hand hat. Und ich sehe, wie Jesus diese Posaune an den Mund nimmt und wie er beginnt, diese Posaune zu blasen. Und der Herr sagte, ich wecke mein Volk im deutschsprachigen Europa auf. Ich wecke mein Volk auf. Sie werden wach werden, weil sie werden die Stimme meiner Posaune hören. Sie werden wach werden, weil sie werden den Schall meiner Posaune hören. Und es ist nicht ein Posaunenschall zum Urteil, zum Gericht werden. Es wird ein Posaunenschall werden zur Liebesbeziehung zurück zu mir. Und der Herr möchte sagen, ich werde meine Posaune blasen und das deutschsprachige Volk wird seine Berufung und seine Bestimmung einnehmen, nämlich Versöhnung zu bringen. Und der Herr möchte sagen, ja, Versöhnung wird kommen durch das deutschsprachige Volk. Und viele Augen dieser Welt werden auf das deutschsprachige Volk blicken und werden sagen, dort wissen sie, was wahrhaftig los ist. Und ich sehe, wie der Herr sein Volk sammelt auf eine ganz herrliche, übernatürliche Art und Weise. Die hören die Stimme der Posaune und sie folgen ihr nach. Und ich sehe, wie Menschen beschäftigt sind mit ihren Dingen. Ich sehe, wie unzählige Christen, die sind beschäftigt mit ihren Dingen, die machen das, was sie immer schon gemacht haben, Tag aus, Tag ein, Tag aus, Tag ein, immer dasselbe Spiel. Und plötzlich hören sie den Schall der Posaune ihres Bräutigams Jesus Christus. Und plötzlich blicken sie auf und sie lassen die Dinge um sich herum los. Und plötzlich ist es nicht mehr wichtig, welche Geschäftigkeit sie nachgehen, sondern ist es nur mehr wichtig, den Schall dieser Posaune nachzufolgen. Und der Herr fügt sein Volk zusammen, so dass kein Mensch es auseinanderreißen kann. Und diese herrlichen göttlichen Verbindungen, die noch geschaffen werden in den nächsten Monaten, die werden ein Zeichen sein, dass Gott das deutsche Volk nicht vergessen hat. Und dass das deutschsprachige Volk sich vereinen wird in einer Einheit wie nie zuvor. Und sie werden stehen und sie werden der Posaune immer nachfolgen. Und da wird es Menschen geben, die plötzlich herausstechen werden aus diesen Scharen von Menschen, die der Stimme der Posaune nachfolgen. Und diese Menschen, die sind Menschen, die Gott berufen hat für besondere Dienste, besondere Bereiche unter seinem Volk. Und plötzlich werden die anderen Menschen unter dem Volk Gottes erkennen, wo diesejenigen sind, die berufen worden sind, um das Volk Gottes dort hineinzuführen, wo Gott es geplant hat. Und der Herr möchte sagen, keiner dieser Leiter, die ich ausgewählt habe für das, was auf dieser Erde geschieht im deutschsprachigen Raum, wird irgendjemand an sich binden, sie werden alle direkt an mein Herz führen. Und der Herr bringt eine neue Generation von Leitern hervor im deutschsprachigen Raum, die das Volk Gottes zum Herz Gottes führen und nicht irgendwo anders hin. Und ich sehe eine Vereinung vom Herzen Gottes mit dem Herzen seines Volkes. Und das Volk Gottes wird sich wieder geliebt und angenommen fühlen. Und ich sehe, wie so viele Menschen, die mit so vielen Gebundenheit kämpfen, Christen, die sich abplagen und abmühen und versuchen, diese täglichen Gebundenheiten loszuwerden. In dem Augenblick, wo sie in die Arme des Vaters fallen, fallen diese Stricke auch ab und sie werden in der Liebe des Vaters die Freiheit des Vaters erleben. Und der Herr möchte euch sagen, habt keine Angst vor den kommenden Monaten. Denn die kommenden Monate werden herrliche Monate sein, wo ihr mich erleben werdet wie noch nie zuvor. Ich sehe, wie der Herr ganz persönlich immer wieder Menschen herauszieht aus dem, wo sie stehen und so nah an sein Herz zieht. Ich sehe, wie Menschen durch schwierige Zeiten hindurchgehen, aber diese schwierigen Zeiten, die werden nichts anderes tun, als es der Feuerofen tat. Für die drei Männer im Feuerofen, das Einzige, was wegbrennen wird, werden die Fesseln sein, die sie so lange gefesselt haben. Und der Herr möchte euch sagen, macht euch keine Sorge um das Feuer, das ihr durchwandeln werdet, denn wir gehen ja zusammen im Feuer. Haltet euch an mich, blickt nicht auf das Feuer, blickt auf mich. Und wenn ihr auf mich blickt im Feuer, dann werdet ihr sehen, dass euch nichts mehr binden kann und die Fesseln, die müssen verbrennen im Feuer und sonst wird nichts verbrennen im Feuer. Nicht mal der Geruch des Feuers wird man an euch riechen. Und ich sehe, dass in Menschen, auch zu denen der Herr sagt, du hast so lange gewartet auf den Sieg. So oft hast du darum gebetet, immer wieder hast du darum gefleht um den Sieg. Aber der Herr möchte dir sagen, du hast da gewartet, dass ich dir den Sieg gebe, aber ich habe gewartet, dass du das Siegeslied singst, bevor du den Sieg siehst. Und der Herr möchte dir sagen, sing doch das Siegeslied im Glauben. Und wenn du beginnst, das Siegeslied anzustimmen und im Glauben meinen großartigen Sieg zu besingen, dann wirst du sehen, wie du auch in dem Sieg wandeln wirst. Warte nicht, bis du die Dinge erlebst, bevor du das Siegeslied singst. Beginne es jetzt zu singen. Und du wirst auch erleben, was ich tatsächlich schon für dich getan habe. Ich sehe, wie viele gebrochene Menschen für diese Gemeinde, mein Bruder in der zweiten Reihe, du bist, ist er hier der Leiter dieser Gemeinde? Ja, dein Sohn, Michael. Michael, ich sehe, wie der Herr unzählig viele Menschen hier zu euch bringen wird. Nicht einfach irgendwelche Menschen, sondern die gebrochensten der Gebrochenen. Und der Herr möchte dir sagen, ich werde die kaputtesten von den kaputtesten bringen, weil ich dir mit diesen Menschen vertraue. Ihr habt über die letzten Jahre gelernt, was es bedeutet, wahrhaftig zu lieben und zu ehren. Und ich vertraue dir mit Menschen, die gebrochen sind, die für mich aber sehr, sehr wertvoll sind. Und der Herr wird dich lehren, wie ihr mit diesen Menschen umgehen werdet. Und da werden viele Zeugnisse werden herauskommen von euch. Viele, viele, viele Zeugnisse von Menschen, die zerstört sind. Ich sehe sogar, wie pädophile Kinderschänder sich hier in diesem Ort bekehren werden und ihr Leben Jesus Christus übergeben werden. Wie sie ihre Sünden bekennen werden und bereit sein werden, Konsequenzen zu tragen für ihre Sünden. Und wie sie eine Wiederherstellung erleben und eine Freisetzung erleben werden. Und in diesem Ort wird es klar sein, was es bedeutet, wenn Jesus Christus Menschen wahrhaftig wiederherstellt. Darum möchte ich euch sagen, macht eure Herzen auf für die Gebrochenen, für die Kaputten, für diejenigen, die euch nur Arbeit und Mist bringen, denn ich werde diesen Mist in Gold verwandeln. Und ich werde Großartiges tun. Und meine Liebe wird herausfließen aus den Menschen dieser Gemeinde. Sie wird fließen durch die Straßen und durch die Gegenden. Sie wird fließen in die umgehenden Städte hinein. Es wird meine Liebe, die fließen wird und die diese Menschen anziehen wird, wie die Motte zum Licht angezogen wird. Macht euch bereit für diese Menschen. Oh Jesus, wir danken dir, wir danken dir. Heiliger Geist, wir danken dir, dass du so wunderbar bist, deine heilende Kraft hier ist. Wenn du ein Heilungswunder brauchst, wer immer du jetzt bist, wo immer du jetzt bist, gestern haben wir so tolle Dinge erlebt, wir haben Zeugnisse bekommen, auch heute Abend noch von einem Knie, das gar nicht funktioniert hat, jetzt funktioniert es wieder beweglich, schmerzfrei. Wenn du ein Heilungswunder brauchst, ob du jetzt hier im Raum sitzt oder ob du online dazu schaust, das spielt keine Rolle. Leg deine Hand einfach auf den Körperteil, der die Heilung braucht. Ganz simpel und einfach. Ganz einfach. Leg einfach deine Hand drauf und lass dich fallen in die heilenden Arme deines liebenden Vaters. Heiliger Geist, ich danke dir, dass jetzt dein Job ist, hier zu wirken. Heiliger Geist, wir setzen jetzt deine heilende Kraft frei. Wir sagen, wirke, Heiliger Geist, fließe, Heiliger Geist. Danke jetzt, dass die Heilung ausgeteilt wird. Ich sehe, wie der Herr Schultern heilt. Ich sehe eine ganz verknorkste Schulter, die da so richtig Behinderungen hat, die da nicht mal gut beweglich ist. Ich sehe, wie die Hand des Herrn diese Schulter jetzt wiederherstellt. Wenn du das bist mit der Schulter, bewege jetzt deine Hand und mache eine Bewegung, die du vorher nicht machen konntest. Der Heilige Geist heilt jetzt hier Schulter an diesem Ort. Bewege deine Schulter jetzt. Mache eine Bewegung, die du nicht machen konntest vorher. Ich sehe, wie der Geist Gottes Brustkrebs wegschmelzt. Ich weiß nicht, ob das hier ist oder jemand anwesend. Vater, wir danken dir, wir befehlen, diesen Brustkrebs zu gehen. Vater, wir erlauben diese Krebszellen nicht mehr in dieser Brust. Sei heil. Sei heil. Danke, danke, danke, danke, Jesus. Chronische Arthritis verschwindet jetzt in der Gegenwart des Heiligen Geistes. Vater, wir danken dir für deinen Geist und für die Wunderwirkungen durch deinen Heiligen Geist. Ohren öffnet euch, Augen werdet wieder sehend. Gelenke werdet wieder beweglich. Ganz völlig normal beweglich. Ich sehe, dass jemand einen Wirbel verschoben hat. Da gibt es ein Problem mit einer Person im Wirbel. Und ich sehe, wie die Hand des Herrn den Wirbel richtig gerade rückt, also richtig wieder einrenkt, als ob der Wirbel rausgesprungen gewesen wäre. Ich sehe, wie der Herr einfach diesen Wirbel so richtig knacks wieder reingibt. Vater, ich befehle jeder Wirbelsäule gerade zu sein. Ich befehle jeder Wirbelsäule heil zu sein. Ich befehle den Wirbeln jetzt sich einzuordnen, jeder Entzündung in den Wirbeln jetzt zu gehen. Sei jetzt heil. Vater, wir weisen Krankheiten ab in diesem Raum. Die sind nicht Teil unserer Identität, die gehören nicht uns. Wir weisen sie zurück. Wir nehmen euch nicht an. Ich sehe, dass der Heilige Geist Hormone wiederherstellt. Da sehe ich, dass eine ganze Anzahl von Personen ist, die einen durcheinandergewirbelten Hormonhaushalt haben. Und der Heilige Geist möchte dir sagen, ich bringe deine Hormone wieder ins Gleichgewicht. Herr, wir danken dir für dieses Wunder. Wir danken dir, wir danken dir. Hormone, wir befehlen euch jetzt ins Gleichgewicht zu kommen und völlig heil zu sein. Ich sehe eine Person, die hatte durch eine Operation ein Metallteil eingepflanzt bekommen von den Ärzten. Und der Herr möchte sagen, dieser Körperteil wird wieder beweglich. Zum Staunen der Ärzte. Dieser Körperteil wird wieder beweglich zum Staunen der Ärzte. Ich spreche dir die Heilung zu im Namen Jesus Christus. Sei heil, sei los von diesem Leiden. Körperteil, bewege dich wieder und werde wieder völlig normal. Wenn du einen Körperteil hier hattest oder auch online, wenn ihr zusetzt, wo beweglich Einschränkungen war, beginne jetzt einfach diesen Teil zu bewegen. Mach eine Bewegung, die du nicht konnten kannst, sei es im Fuß, sei es im Arm, egal wo es sei. Ist jemand hier, der eine Bewegung zurückbekommen hatte, die er vorher nicht hatte? Zeig mal mit deiner Hand auf. Du, was konntest du vorher nicht bewegen? Ah, du hast das schon runter. Noch jemand? Danke, danke, danke, Heiliger Geist, danke. Bleiben wir einfach einen Augenblick hier. Erlauben wir dem Geist Gottes zu tun, was immer er tun möchte. Niemand hat Eile. Oh, Jesus, du bist so genial, du bist so genial, du bist so genial, du bist so genial. Der Herr zeigt mir, dass eine Welle von prophetischen Träumen freigesetzt werden. Eine richtige Welle von prophetischen Träumen. Da sind so viele Menschen in diesem Raum, die unwahrscheinlich prophetisch sind, aber diese Träume, die wurden so richtig abgeschaltet. Die wurden so richtig ausgedämpft. Die Religiosität hat alles getan, damit du aufhörst zu träumen. Und der Herr möchte dir sagen, ich gebe dir wieder die Erlaubnis zum Träumen. Und nicht nur die Erlaubnis zum Träumen, ich wecke wieder in dir Träume auf. Und viele von euch werden beginnen, in der Nacht zu träumen. Und der Herr möchte dir sagen, wenn du beginnst zu träumen, nimm die Träume wahr. Nimm sie ernst. Und ich werde dir die Auslegung dieser Träume geben. Und viele Menschen werden dasselbe träumen, viele Menschen werden Träume haben, wo sie sich zusammenfinden werden und sie werden merken, Gott hat dasselbe gesagt zu einer und der nächsten und der nächsten und der nächsten Person. Er wird das tun. Oh Jesus, danke, danke, danke, danke. Danke. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ich sehe eine unwahrscheinliche Welle von verlorenen Söhnen nach Hause zu kommen. So viele. So viele. Und zu allen Eltern, die jetzt hier in diesem Raum sitzen und du hast einen verlorenen Sohn, eine verlorene Tochter. Der Herr möchte dir sagen, es ist Zeit, die Schuldgefühle abzuschütteln für das, was du alles falsch gemacht hast. Lass es los. Lass es los. Lass es los. Der Herr hat dir vergeben, vergib dir selbst. Das sind eine ganze Anzahl von Müttern und Vätern in diesem Raum, aber viel mehr Mütter als Väter. Ich sehe sie so klar. Ihr plagt euch mit Schuldgefühlen, weil ihr nicht die vollkommene Mutter war und eure Kinder jetzt nicht den Weg gehen, den sie gehen sollten. Der Herr möchte dir sagen, vergib dir selbst und lass diese Schuld los. Lad sie bei mir ab, ich habe sie bereits getragen. Und der Herr möchte euch heute eine Verheißung geben. Ich rufe die Verlorenen zurück zu mir nach Hause. Und sie werden die Stimme hören. Sie werden die Stimme des liebenden Vaters hören. Und der Same, der gesät wurde, der wird Frucht bringen. Ja, er wird Frucht bringen. Manche werden schnell nach Hause laufen, andere werden sich langsam auf den Weg machen. Aber der Herr möchte euch sagen, meine Engel sind bereits unterwegs, um die verlorenen Söhne zurück nach Hause zu bringen. Ich habe meinen Engel bereits Auftrag gegeben, bringt die verlorenen Kinder zurück nach Hause. Und viele haben sich völlig verloren, völlig verlaufen. Ich sehe Menschen in Drogen. Ich sehe Menschen verloren in Drogen, in Alkohol, in Pornografie. Und der Herr sagt, warum stresst du dich darüber, über Dinge, über die ich mich nicht stresse? Die werden meine Stimme hören und die werden zurückkommen zum Hause des Vaters. Sie werden ihre Süchte ablegen bei der Tür des Vaters. Und sie werden Zeugnisse sein, wie herrlich und wie großartig und wie wunderbar die Güte Gottes doch ist. Hört auf, versuchen, eure Kinder zu retten. Ihr seid nicht die Retter eurer Kinder. Lass die Schuld am Kreuz. Jesus hat dir vergeben. Vergib dir selbst. Vergib dir selbst. Es wird nicht deine Mühe sein und deine Arbeit und dein Einreden auf dein Kind, sondern es wird ein Wirken des Vaters im Himmel sein mit seinem Heiligen Geist, der die Engel bereits aktiviert haben, damit sie zurück nach Hause kommen. Ich möchte so nicht aufhören. Chelsea, wir müssen Jesus anbeten. Komm doch bitte nach vor. Wir werden offiziell diesen Teil abschließen, aber ich möchte einfach nicht nach Hause gehen, ohne unseren geliebten Jesus zu loben, zu preisen, zu verehren, ihm ein Siegeslied singen. Mach, was du willst, Chelsea, aber lass die Sau so richtig raus. Also wenn du mit der Sau meine Tränen meinst, dann haben wir das geschafft. Go for it. Jesus ist würdig, von uns gelobt und geehrt und angebetet zu werden. Er ist würdig, er ist würdig, er ist würdig. presence of angels with God's glory on the wings. Like the voice of many waters, we can hear the angels sing, singing holy, holy, singing holy, holy, worthy, worthy, worthy, oh, worthy, worthy. Come. deiner Liebe gleich. Du bist mein Retter. Was machen wir? Ich weiß auch nicht. Folge Jesus nach und du so? Ja, hör zu. Dann, warum folgen wir nicht gemeinsam nach Richtung Kilwangen? Deal. Deal. Okay. Meine lieben Freunde, herzlichen Dank. Ihr wart genial, ihr wart genial. Und ich werde jetzt meiner Frau ein Versprechen erfüllen und nach Hause fahren. Und wenn ihr mich noch braucht, dass ich für euch rede, bete, Bücher unterschreibe, morgen bin ich hier wieder hier. Jetzt gehe ich mal nach Hause und werde auch keine Kleinigkeit essen. Ich habe nicht gegessen den ganzen Tag, weil ich mag nicht essen beim Predigen. Und das ist eben meine Entscheidung. Ich mag nicht essen, wenn ich predige. Also muss ich den ganzen Tag predigen, habe ich den ganzen Tag nichts gegessen. Aber jetzt gehe ich essen. Und wir sehen uns morgen wieder, 14.30 Uhr. Schlaft gut, träumt prophetisch, genießt Jesus, feiert ihn. Ciao.